Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Heute wieder mal mit dem großartigen Robin Blase. Und wir haben einen Gast, nämlich Sami Slimani mit dem Slimani-Prinzip, ist heute live in der Sendung. Sami, begrüßt doch mal die Leute. Hallo. Ich wollte mal gucken, was du aus der Vorlage machst. Das ist einfach, aber wir sind ja nicht für unsere Witze bekannt, sondern für Lästern. Ja, hallo Robin, schön, dass du da bist. Hallo, ja, eigentlich könnten wir heute stundenlang über die E3 lästern, aber weil das dann doch ein bisschen zu gaming-lastig ist, packen wir das mal ans Ende, so unser Fazit zu dem Ganzen, aber wir fangen jetzt erstmal an. Genau, wir haben heute mehrere Themen. Wir machen mal ein übergreifendes Ding. Wir haben die E3, wollen wir ganz am Ende machen. Wir fangen jetzt an mit dem deutschen Logan Paul, nee, ja. Jake Paul, Entschuldigung. Wir haben jetzt, Deutschland ist um eine Ikone reicher, kann man sagen. Auf jeden YouTube, Fall. Den deutschen Jake Paul. Wir reden nochmal über Werbung. Und zwar hat sich diese Woche herausgestellt, alles ist jetzt alles Werbung. Alles ist Werbung. Es gab, einen Gerichtsentscheid über ein Thema, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Genau, und wir haben einen guten alten Kumpel von uns dabei. KuchenTV ist wieder hier bei uns. Und ist wieder verklagt worden für Volkswagen. Wieder verklagt worden, aber darüber sprechen wir jetzt gleich. Gibt es irgendein Update, dass wir. Das war eigentlich. Wir haben noch ein weiteres Thema, nämlich rausgemobbte Fernsehstars. Film und Fernsehstars. So, überhaupt Cybermobbing ist heute noch mal ein Thema. Das könnte also heute ein bisschen können länger wir gut sein. Von KuchenTV darauf überleiten. Genau, ich hoffe, ihr sitzt jetzt gerade im Auto. Ich habe aber diese Woche gehört, Frodo Apparat hört uns beim Sport. Das ist aber auch selten, weil viele uns ja zum Einschlafen hören, wo ich mir immer nicht so ganz sicher bin. Da hatte auch jemand drauf geantwortet auf Frodos Tweet, dass er uns beim Sport hört, dass er meinte so, ich bin bisher immer währenddessen eingeschlafen, auch tagsüber. Ja, ihr könnt uns gerne so beruhigende Stimmen. Ihr könnt uns gerne schreiben, wo ihr unser Geläster hört. Wir legen los mit einem Thema, das diese Woche so niemanden richtig beschäftigt hat. Das hat mich gewundert, weil du hast ja normalerweise so Leute wie den Haider oder Klengarn, die sowas recht schnell aufgreifen. Oder Herr Newstime. Ja, oder Breaking die. News. Ich habe es gar nicht mitbekommen, aber nachdem letzte Woche Nebelneek aus der Versenkung wieder aufgetaucht ist, ist jetzt auch Pharao wieder da. Beschreib doch erstmal, wer ist Nebelneek und wer ist Pharao? Nebelneek war ein YouTuber, der hat jetzt mit dieser News nichts zu tun, deswegen macht es eigentlich wenig Sinn, den zu beschreiben. Aber der macht Gaming. Der hat Gaming gemacht, war lange Zeit weg, stellte sich heraus, er hat Rückenprobleme tatsächlich. Eine Sache, die ich sehr gut nachempfinden kann, als jemand, der auch jahrelang im Büro gearbeitet hat. Und Pharao. Pharao ist einer, der eigentlich nur dadurch bekannt wurde, dass er für meinen Geschmack Cloud-Content gemacht hat. Das heißt, Inhalte produziert, die hauptsächlich darauf basierten, was hat in den USA schon mal funktioniert und das mache ich einfach eins zu eins nach. Und ist dadurch auch ein bisschen zu so einer zu so einem Bild geworden von dieser Art YouTuber, die wirklich gar keine Skrupel haben, einfach alles zu machen, damit sie erfolgreich sind. Und der ist dann verschwunden von der Bildfläche. Ich muss gestehen, ich habe es gar nicht mitbekommen, weil du ja dieses ganze Konglomerat aus so Leuten wie Jericho hast oder Mentale Zuflucht oder Made My Day, die alle dieselbe Scheiße machen und gefühlt alle bei sich abgucken. Oder halt bei irgendwelchen amerikanischen oder russischen Vorbildern. Seit langem will ich ja dazu mal was machen, aber von mir kommt da jetzt demnächst ähnliches Video. Du machst sowas, ne? Was machst du? Um das Thema Verschwörungstheorien, die verbreiten, ist auch echt spannend. Stimmt, da sind auch so Leute wie Mentale Zuflucht und so mit. Ja, all die ganzen großen Mystery-Kanäle, auch streng geheim und so, die es ja nicht mehr gibt. Aber super spannend. Kommt jetzt im nächsten Video auf meinem Kanal. Okay, ja, und bei Pharao war es dann so, er war weg für 12 Monate. Nachdem er halt ständig so Videos gemacht hat, wie du wirst nicht glauben, wie diese 12 Leute zu den reichsten Männern der USA geworden sind. Dann ein dicker roter Kreis und ein Pfeil auf dem Thumbnail. Ja. Und jetzt hat er sich zurückgemeldet. Und zwar heißt er nicht mehr Pharao, sondern Kyle Hoss. Was einfach, das ist so ein wenn irgendjemand beim Dschungelcamp ist, dann jemand, der Kyle Hoss heißt. Ja. Weißt du, das ist so ein absoluter C-Promi-Name. Ja, so ein Name, den du aus so einem Promi-Würfelgenerator, den du im Internet findest, wo du so zwei blödsinnige, den Nachnamen und einen Vornamen zusammenwürfeln lässt und heißt jetzt so. Heißt der wirklich so oder ist das nur sein Künstlername? Das ist ich hatte gegoogelt. Ich hatte wirklich geguckt, wie heißt denn der Typ? Heißt er jetzt Frank Müller, aber er scheint irgendwie, ich glaube, der ist so Südländischer Herkunft, würde ich jetzt mal vermuten. Das heißt, er dürfte wahrscheinlich eher jetzt nicht Hans Heinrich heißen, aber Kyle Hoss klingt wirklich so scheiße. Das, ja. So kann niemand heißen. Jedenfalls tut er das jetzt aber trotzdem. Sein Kanalname lautet so und er hat jetzt auch die Jake Paul Gedächtnisfrisur. Er ist zurückgekehrt. Das ist wirklich das Ding. Er hat tatsächlich die Frisur, weil als du mir diese Geschichte erzählt hast, was die jetzt gemacht haben, habe ich sofort gesagt, das ist ja wie Jake Paul. Und er sieht aber jetzt auch wirklich so aus wie Jake Paul. Also es ist nicht mal ein Gag. Die machen das, glaube ich, gerade wirklich eins zu eins nach. Ja. Und zwar absichtlich. Team 10 ist ja da drüben so ein Ding. Jake Paul wohnt ja gemeinsam mit ein paar Freunden zusammen in so einem größeren Haus. Und da machen sie Murks. Und da hat sich wahrscheinlich irgendwie, dazu kommen wir gleich, aber meiner Ansicht nach irgendeine Firma oder ein Netzwerk in Deutschland gedacht, das können wir auch. Du hast ja sowieso, du hattest mir jetzt gleich auch geschrieben, ich sage ja seit Ewigkeiten, warum macht dieses Team 10 eigentlich keiner nach? Ja, weil das, also letztendlich, das, was Team 10 ist, ist haben wir, glaube ich, auch eigentlich schon mal im Podcast erwähnt. Eigentlich haben die ja nur Punk nachgemacht. Jetzt. Die haben eigentlich Punk nachgemacht, weil eigentlich ist das von mit Venture Capital Funding finanzierte Talentschmiede. Die haben einfach einen großen YouTuber genommen, in dem Fall Jake Paul, und haben da drum 9 oder was weiß ich, deswegen heißt es Team 10, glaube ich, 9 weitere Leute dazugeholt und gesagt, so, ihr seid die klein. Gecastet wurden. Genau, wir machen euch groß, weil ihr halt bei Jake Paul in den Videos seid. Wir bauen so eine ganze Marke drumherum auf. Es gibt tatsächlich auch eine Team 10 Tour. Habe ich noch ein sehr lustiges Video zugesehen, wo jemand die ein bisschen reviewed hat. Die ist wohl absolut grottenschlecht. Und in diesem Team 10 sind auch einige schon inzwischen wieder rausgeflogen, wieder reingekommen. Also es ist aber so eine, die Idee ist sozusagen, ein Unternehmen nimmt einen großen YouTuber und nutzt dessen Reichweite und die Möglichkeit, dass sie alle zusammen in einem Haus wohnen und alle anderen groß zu machen. Was sehr ähnlich ist zu dem, was Punk gemacht hat oder auch was The Mansion gemacht hat. Ja. David Hein und Robin Blase sind groß geworden durch die Reichweite von Gronkh. Eher nicht Gronkh, sondern tatsächlich eher, also Gronkh hat ein bisschen Aufmerksamkeit gebracht, aber der war vor ja nicht allem, dabei. Vor allem, glaube ich, Kelly. Oder, aber Kelly hat, wobei Kelly auch wahnsinnig gewachsen ist, aber ich weiß, ich habe mich damals vervierfacht oder sowas in der Abonnenten. Ich habe 50.000 Abonnenten dazu bekommen in der Mansion. Das hat ordentlich was gebracht. Nun muss man dazu sagen, ich war, glaube ich, der Einzige, der in der Mansion überhaupt Videos gemacht hat. Ja, warst du auch. Das war das Gute damals. Ich habe, glaube ich, eins gemacht. Studio 71 hatte uns ja alle zusammengesteckt in dieses Ding, um damit man so gegenseitig sich hilft. Und Sarah Zahar hat auch Videos gemacht. Naja, Waller hat aber auch irgendwann aufgehört. Irgendwann hat er aufgehört. Der, dafür, dass er Daily Let's Plays gemacht hat, kamen die dann irgendwann nur noch wöchentlich. Und Kelly und du. Das war aber auch einfach zu schön da. Und ja, ich habe ja sowieso keine Videos. Ich verstehe das schon, aber ich habe halt. Ich muss dazu sagen, wir haben ja für den The Mansion-Kanal, das war das eigentliche Problem, haben wir fast täglich Videos produziert. Wir haben noch für die produziert, aber ich habe ja damals gleichzeitig für meinen Kanal produziert und für High Five. Ich hatte ja damals noch die Game News bei High Five. Naja, stimmt. Und ich weiß noch, dass wir einmal abends sturzbetrunken waren. Morgens um 5 fällt mir auf, oh, um die Uhrzeit ist es ja jetzt hier gerade 19 Uhr und ich muss die News abliefern. Also bin ich hoch, habe sturzbetrunken diese News aufgenommen und die geschnitten. Und glaub mir, ich habe eine Stunde länger gebraucht, weil ich da einfach die Maus nicht getroffen habe. So schlimm war es. Aber ich habe auch, ich erinnere mich, wo wir in Las Vegas waren, auch mal sehr, sehr betrunken sind. Weißt du noch, wo wir im Club waren? Bei Skrillex. Bei Skrillex, wo der plötzlich kam. Und am nächsten Morgen mussten wir um 8 beim ersten Livestream sein. Das ist der einzige Moment in meinem Leben, glaube ich, bisher, wo ich einfach einen Termin aus Betrunkenheit einfach verschlafen habe. Ja, das war, ne, ich habe immer gesagt, wer abends lange machen kann, der muss morgens auch früh rauskommen können. Ich hatte einfach nicht so viel Erfahrung mit Alkohol. Mit Alkohol, ja. Aber das nur als kleine Anekdote zur Menschen, da können wir vielleicht mal noch ein anderes Mal noch ein bisschen drüber reden. War eine tolle Zeit. Und deswegen finde ich es an sich, und deswegen sage ich das eigentlich schon seit längerer Zeit, ich finde das, was damals, und das, ich glaube, das ist ein bisschen das, was Casey Neistat jetzt mit seinem 368 macht, sozusagen kleine Creator finden, um einen großen rumbauen, die groß machen, die alle in ein Netzwerk aufbauen. Und so wie Tube One das damals ja auch so ein bisschen gemacht hat, die haben alle zusammengestellt. Hat der nicht den Nerdwriter mit dabei? Der ist doch selber nicht klein. Also ich hatte neulich in irgendeinem Vlog von Casey Der war neulich bei ihm zu Gast, aber ich glaube nicht, dass er da. Aber der hat, ne, also der nimmt halt einfach Leute, die und beflügelt die. Ich meine, im Vergleich zu Casey Neistat ist jeder klein, deswegen, ne? Aber also die Idee an sich zu sagen, wir gehen als Unternehmen hin, nehmen Geld in die Hand, finden talentierte Leute, die noch nicht große Reichweite haben, holen jemanden, der daran beteiligt ist, der groß ist und der die alle mit beflügelt, bauen darum geilen Content, ist genau das Gleiche, was wir theoretisch auch bei Was geht ab und Excalibur damals gemacht hatten. Ja. Wir haben Flo genommen und haben mit den Space Frogs und mit mir und mit den Fugers und mit Marty und so weiter und dir bei Excalibur ja auch drumherum Leute genommen, ist aber die immer, dann damit auch mitgewachsen sind. Ist aber immer auch, ne, darf man nicht vergessen, da war dann immer als Motivator ein Netzwerk dahinter. Ja. Damals hat Mediakraft gesagt, ey, wir haben dieses Projekt, was wir machen wollen. Studio 71 hatte ja damals noch die, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert, die Original Channels. Mhm. Und während alle anderen, Pong war ja einer, High Five war ja einer. Und ja, Pong hat Joyce zum Beispiel groß gemacht. Ja. Ne? Also Studio 71 hatte als einziger von den denjenigen, die die Original Channels befürwortet bekommen haben, sich das Geld zurückgehalten und haben gesagt, wir machen die zu einem späteren Zeitpunkt. Und einer dieser Channels war Dimension. Das war so als Projekt gedacht, wo man dann später auch ein bisschen mehr draus macht. Einer der Channels war auch das Netzwerk. Das Netzwerk ist einer der Original Channels gewesen, der nur sehr spät gekommen ist. Und da war es dann halt so, dass aber bei der Mansion saß mit Fabian Siegesmund, ja, der war ja deren Creative Operator, der sich diese ganzen Ideen ausgedacht hat und der das mit konzipiert hat, saß jemand aus dem YouTuber-Kosmos da, der selber Bock hatte, da was Cooles zu machen. Und die Beiträge, die wir da gemacht haben, die waren ja schon so. Wir haben zwar Spaß, aber wir haben so, ne, wir gehen dahin, wir zeigen das Leben in L.A. und so. Das war schon, hatte meiner Ansicht nach schon auch ein bisschen Wertigkeit. Ja, hatte ja, es auf jeden auch Fall. Deswegen, viel weil Bullshit, wir, aber auch viel Wertigkeit. Weil wir vier Kameramänner und vier Cutter dabei hatten. Ja. Das machte es natürlich ein bisschen einfacher. In dem Fall jetzt, um jetzt mal den Bogen wieder zurückzufinden, ist es so, dass Kyle Hoss, aka Pharao, angekündigt hat, in die sogenannte Endzone einzuziehen. Ich bin ja immer, bin ja ein großer Fan davon, wenn jemand End vor etwas macht, weil ne, wir wissen alle, dass es auch Wörter gibt in dieser Kombination mit End, die sollte man nicht unbedingt sagen. Ja, vor allem auch Endzone ist schon, das hört sich einfach, das hört sich so schimmern. So wie das YouTuber-Abstellgleis. Wer hier landet, der ist, den kannst du dann demnächst dann bei Obi bei so einer Markteröffnung abholen. Endzone, es hört sich, also weil Ende und Zone einfach nicht kombinieren, Leute. Gerade hier ja im Ostteil Berlins, denn die sind in Berlin, das muss man sagen, wir beide haben sogar. Es ist, also ich weiß, wo diese Wohnung ist. Wer in Berlin wohnt und dieses Video sieht, weiß sofort, wo diese Wohnung ist. Es gibt kein anderes Gebäude, das diesen Ausblick hat. Du siehst sofort zwei Gebäude, die jeder Berliner sofort auf den ersten Blick erkennt. Wahrscheinlich auch jeder Berliner Tourist. Das ist ja auch keine Wohnung. Das ist auch keine Wohnung. Ich glaube, es ist ein gemietetes Büro. Da oben. Meinst du? Ich glaube, das sind echt teure Wohnungen, die man da auch mieten kann. Ja? Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt. Aber ich weiß, aber also es kann sein, aber es ist ja für die, das ist, also du siehst ja in den Videos, zwar, dass sie auch, Betten haben, aber das scheint wirklich so ein Ding zu sein. So, und da wohnt er jetzt mit Superman Dennis. Den kennen vielleicht auch heißt noch einige. Heißt der Superman Dennis? Superman Dennis, der heißt jetzt Superman Bro, Dennis Bro. Ach so, das Superman ist der. Dennis. Ja, ja, ach das so. Ist der. Ja, und mit Mirko Rosic? Mirko Rosic ist der Bro von Superman von Dennis. Bro. Die kommen aus der Miguel Pablo Suppe. Die beiden sind irgendwie mit dem zusammen groß geworden. Jay Vieira. Und zwei Mädels. So, und jetzt habe ich gestern mal geguckt, wer sind denn die anderen beiden, die Mädels? Die haben einen YouTube-Kanal, auf dem noch gar keine Videos sind. Die eine sind. Heißt Lou Monroe. Genau, und gar keine Videos. Das heißt, also das stinkt halt krass nach gecastet. Oder halt Freunde, die davon, ne? Aber behaupten sie. Behaupten also der Witz ist, sie sagen, das ist ein Freundesprojekt. Sie haben sich das überlegt. Sie sind jetzt ein Jahr lang und es war kurz vorm Scheitern. Also, wie groß sind die denn jeweils? Wie viel Abonnenten haben die? Ich glaube so 500.000? Naja, so um die 500.000. Also ich glaube, Pharao hat 460, Superman Bro, Dennis Bro, Entschuldigung, hat, glaube ich, so auch so 480.000, also schon ordentlich. Ja, aber trotzdem, also sagen wir mal, 5 Leute, die alle 500.000 Abonnenten haben, die können bestimmt davon leben, mit ein bisschen Merchandise und so weiter, aber die können sich doch keine Wohnung dieser Art leisten. Also niemals. Viel zu teuer. Die Sache ist, er sagt halt, was ich ganz interessant finde, ist, dass ich hatte mir das Ankündigungsvideo von Kyle Hoss angeguckt, der seine eigene Geschichte da auch mal erzählt. Mhm. So wie er 5 Kanäle erst hatte. Um Fame zu werden. Er sagt nicht, um Fame zu werden, sondern er sagt es mit den Worten, ach, naja, ich habe halt so YouTube geguckt und dann habe ich gesehen, ey, das, was der macht, ist ja voll lustig und es ist ja voll erfolgreich. Und dann habe ich mir gedacht, so, ihr kennt das ja, ne? Man sitzt dann da und denkt, das will ich auch machen. Und ich wollte damit nicht irgendwie bekannt oder so werden, aber ich habe mir gedacht, hey, das mache ich jetzt auch. Dann sagt er aber an einer anderen Stelle, ich habe nachts davon geträumt, einfach nur 10.000 Abonnenten zu haben. Also es ist schon sehr so. Und dann hat er mit WhatsApp-Chats angefangen und dann hat er mit, er sagt, er hatte einen Kanal fürs Unboxing, er hatte einen Kanal für Minecraft. So, also all die Dinge, die funktioniert haben. Und dann hat er einen gefunden, der noch mehr funktioniert hat, nämlich Pharao war ein Projekt, wo er reacted hat. Da sagt er wieder, ja, und dann habe ich da jemanden gesehen, der hat das so und so gemacht. Also seine ganze Geschichte ist im Grunde sich Content von anderen angucken, der funktioniert und den dann nachmachen. Zu sagen, ja, in Deutschland hat den noch keiner gemacht, also mache ich ihn. Ja, typische Geschichte. Oder es hat ihn in Deutschland auch schon jeder gemacht, aber ich mache ihn trotzdem. Und jetzt macht er ein Projekt, das so krass wirkt wie eines, was, also selbst sein, ich meine, ne, seine Frisur, das kann man ja gar nicht mehr ernst nehmen. Das wirkt wie so eine Parodie. Wenn man nicht wüsste, was das alles für Pfeifen sind, dann würde man das ist halt das Ding, ne? Irgendjemand hat ja diesen Mietvertrag unterschrieben. Ein Mietvertrag von einem Objekt, was wahrscheinlich, also auf jeden Fall mehrere tausend Euro Miete im Monat kostet. Und da, also A ist kein, der ist gerade erst 18 geworden oder ist jetzt 18. Also ich glaube weder, dass er das. Ja, er sagt in seinem Video auch, er hat Abi gemacht, da war ich schockiert. Er sagt, er ist jetzt erwachsen und will jetzt nicht mehr den Content von früher machen. Aber wer hat diesen Mietvertrag unterschrieben? Wer ist auf diese Idee gekommen? Weil ich traue das denen allen nicht zu. Und ich glaube, dass da auch, wie bei Team 10, das ja nicht schlimm ist, ein Unternehmen dahinter steckt, die das irgendwie gecastet haben. Ich tippe auf zwei Dinge. Entweder ist es ein Netzwerk. Ich habe tatsächlich mal bei einem nachgefragt, bei dem ich es mir gedacht habe, dass es so ist. Die sind es nicht. Die wissen es auch nicht. Die andere Option ist, über die haben wir gerade schon gesprochen, dass vielleicht eine Firma dahinter steht. Ja, weil was mir nämlich aufgefallen ist, in diesem ganzen Haus ist nichts. Da ist eine Couch und fünf Betten und fünf Schreibtische und ganz frisch auch erst eingezogen sind. Ganz frisch, und eine Bar. Und das ist eine gebrandete Bar von Effekt. Das ist die Energy Drink Marke von Rewe. Ah. Und ich kann mir, also es ist so seltsam, weil wer von denen hat einfach so eine offizielle, es ist so, als hättest du so eine Jägermeister-Bar irgendwie. Wer hat sowas? Wo kriegst du sowas her? Ich meine, sagen wir mal so, wenn so fünf 18-Jährige sich zusammentun, die angeblich Freunde sind und sagen, hey, was brauchen wir in diese neue Wohnung? Was holst du dir? Natürlich einen Fernseher, neben den wirklich wichtigen Dingen wie ein Bett und eine Bar. So, vielleicht. Ne? Ja, vielleicht hat auch einer von denen die zu Hause, weil einer von denen schon mal mit denen kooperiert. Das kann sein, aber es war nur sehr seltsam, weil es halt so eine Marke da drin ist. Es sind ein paar Sachen, die mich stutzig machen. Erstmal diese beiden Mädels, die beide keinen Content produzieren und eigentlich nur gefühlt so wie reingecastet. Genau, weil das Ding ist, es wirkt so ein bisschen so wie, oh, wir haben nur drei Jungs, wir brauchen noch ein paar Mädels, lass mal jemanden casten. So, dann ist jetzt eine, das ist heute passiert tatsächlich, das neueste Video ist eine davon ist schon wieder ausgezogen. Nach einer Woche. Jay Vieira, die keinen Content gemacht hat, ist nach einer Woche ausgezogen mit der Ansage, die sagen die anderen so, das ist ja hier zu stressig, das haben sie nicht gewusst, das hätte sie nicht gewusst, dass das hier so viel Zeit beanspruchen würde. Sie sagen da Worte wie, oh, ja, man muss ja den ganzen Tag so Social Media, man muss ständig was posten. Und es klingt so, als wäre es der härteste Job der Welt, Social Media Posts. Vor allem, als wäre es nicht freiwillig. Also es hört sich so an, als würde irgendjemand sie auspeitschen und sagen, müssten sie tatsächlich ein tägliches Goal erfüllen. Und das wiederum lässt darauf schließen, dass sie irgendwelche Verträge haben. Ja. Dazu kommt, wie gesagt, dass sie immer wieder so diesen Eindruck erwecken, dass also auch dieses Ganze, wie das gestaltet ist. Kyle Hoss sagt in seinen Videos, ey, das ist der ereignisreichste und abenteuerlichste Kanal auf Deutschland. Er hat sich einen eigenen Hashtag namens Crew mit K zugelegt und also dieses ganze Ding, auch die Endzone, es gibt einen extra Kanal für Endzone, wo die anderen Künstler verlinkt werden. Es führt aber kein Impressum, nirgends. Es führt auf eine Webseite, die auf dem kein Content ist, nicht mal irgendwie ein Impressum. Das ist das, wo ich halt so ein bisschen mich frage, weil wenn tatsächlich ein Unternehmen dahinter steckt, dafür ist das allererste, was ich machen würde, ist dafür sorgen, dass jeder von diesen Kanälen ein Impressum hat. Exakt, es wirkt total, die andere Option wäre für mich, dass eine Firma gesagt hat, wie zum Beispiel, ne, wir wollen jetzt Rewe nicht unterstellen, aber wir sagen, das ist jetzt der Name, der gefallen ist. Wenn so eine Firma sagt, mach das mal selbst, dass die gesagt haben, okay, wir machen jetzt so eine Social-Media-Offensive, weil das auf zwei Kanälen kein Content ist, dass die Social-Media-Profile zum Teil nicht da sind und dass die Webseite sowohl kein Impressum hat, aber auch kein sonstiges. Aber was identisch ist, ist spannend, die Kanalbanner sind alle gleich designt, überall steht Endzone mit drin. Also es gibt ein klares Branding, aber das Ganze ist viel zu unprofessionell, als dass man vermuten könnte, dass da jemand mit ein bisschen Ahnung dahinter steckt. Es wirkt super komisch und den Content, den sie produzieren, ist genau das, was du erwartest. Superman Dennis oder Dennis Bro sitzt da und sagt so, heute Leute, heute zeige ich euch mal die erste KFC-Pizza, geht dann los, geht in die Berlin Mall und holt sich dabei KFC einen, ja, diese neue Pizza und isst die auf. Das ganze Video geht 3 Minuten 40 und ist halt wirklich, ne, kaum geschnitten. Einmal die Pizza aufgegessen, er sagt in die Kamera, nee, schmeckt nicht so gut. Und dann steht dann dieser Pharao-Typ wieder da und sagt so, hey, meine Videos sind so aufwendig geschnitten, danke, dass ihr mich darauf immer wieder hinweist. Ja, ich versuche für euch das Wichtigste, das Beste zu machen. Und dabei wackelt die Kamera hin und her. Das ist einfach, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Scheiße. Die wissen es vielleicht nicht besser, also die Zuschauer. Das ist so wenn ich die ganze Zeit sage, ich bin der Beste, irgendwann glauben es die Leute, die noch übrig sind. Das Ding bei Daily Vlogs ist halt, es geht da tatsächlich, glaube ich, am allerwenigsten um die Form, sondern einfach um dieses Gefühl, dabei zu sein. Ich habe das nie verstanden, warum Daily Vlogging so durch die Decke gegangen ist, aber dieses ganze ganz nah an deinem Künstler sein wollen. Das ist ja bei Instagram schon so ein Ding. Ich mache ja zum Beispiel fast nie Stories, weil ich mir immer denke, was mache ich jetzt? Und die Leute sagen, ja, lauf doch einfach irgendwo lang und film dich. Und ich denke, ja, aber was ist denn der Mehrwert für die Leute? Und es gibt keinen, außer dass sie dir nahe sein können, ja, dass sie jeden Winkel deines Lebens betrachten können. Und deswegen ist Daily Vlogging halt so eine Nummer, die funktioniert und die auch in dem Fall wieder funktionieren wird. Du kannst jemandem beim Aufwachsen zu gucken. In dem Fall glaube ich zwar eher, so wenn ich jetzt dieser Sache verfolge, wenn ich jetzt auch sehe, dass die erste schon wieder ausgezogen ist, dass du einem neuen kreativen Team dabei zugucken, live beim Scheitern zugucken kannst, so, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange gut geht. Ja, ich bin mal gespannt. Also es gibt ja auch so andere Wohnungen von YouTubern. Ich habe ja in Berlin von Studio 71 zum Beispiel mal eine Wohnung, wo sie ein paar ihrer Creator mit reingezogen haben. Da, auch in der Hoffnung, dass sich da irgendwas, ne, da sind dann Kedos, Kelly, Davis Schulz. U-Phone. Und das Ding ist, U-Phone kam erst später dann dazu. Ja. Und das Ding ist, du kannst, das war ja schon in der Mansion zu sehen, da hat ja Studio 71 auch im Grunde die bittere Erkenntnis gehabt, oder so bitter war es ja nicht, weil wir haben ja noch den Mansion-Kontakt gemacht. Ja, Kanal war super. Wir haben ja untereinander für unsere Kanäle zu wenig gemacht. Ich habe ja in den Videos, die ich gemacht habe, habe ich die Leute mal wieder reingeholt, aber andersrum war es ja fast gar nicht so. Und aber du siehst halt auch einfach, dass diese Firmen nicht wirklich beeinflussen können, wie die YouTuber funktionieren und wie sie produzieren. Und die meisten produzieren halt fast gar nichts. Also ich habe ja einigen jetzt schon über die Schulter gucken können, wie sie so arbeiten. Und wenn die sich immer wieder hinstellen und sagen, oh, das Leben ist so schwer, ich muss heute ein Social-Media-Posting machen und dann habe ich ein Video gemacht, wo ich halt 15 Minuten ohne Schnitt da sitze und dummes Zeug rede, war das wieder ein anstrengender Tag. Ich weiß ja, dass einige von den ganz Großen nachmittags um 16 Uhr aufstehen. So, also ich habe genügend erlebt und deswegen kann ich das alles eben nicht ernst nehmen. Es gibt Leute, du hast so Leute wie Felix von der Laden, die echt viel machen. Du hast so Leute, du bist ein Beispiel dafür. Du hast ja eine Firma nebenbei. Ja, es gibt ja so Leute wie dich und mich, die viele Aufträge noch dabei haben und andere Sachen noch machen. Ich schon alleine deswegen, weil ich es hasse, nicht zu arbeiten. Ja, ja. Aber gibt auch genug, die cool damit sind, ein Placement pro Monat zu machen, was ihnen 8.000 Euro bringt. Davon sind sie dann erstmal die nächsten 3 Monate safe. Wenn sie noch bei Mutti wohnen, ist es noch besser. Und dann hat sich das erledigt. Ja, noch ein Beispiel zu diesem Thema. Das UFO. Ja, das ist ja jetzt auch gescheitert. Jetzt auf, Das war, für alle, die das nicht kennen, das war quasi so eine, das war tatsächlich so eine YouTuber-Eigeninitiative von Dena, so. Sturmwaffel, Revi. So im Grunde wie unser Büro hier. Genau, unser Büro hier. Unser Büro ist aber auch ein Beispiel, wie es tatsächlich auch funktionieren kann. Aber hier ist es halt auch nie geplant gewesen als so, alle müssen. Genau, keiner geht jeder, so durch und sagt so, hey, ich gehe jetzt mal bei Robin rein, weil wir alle keine Daily Vlogs machen. Genau, aber also für alle, die es vielleicht nicht wissen, also hier in dem Büro sitzen David, ich, die Space Frogs, Marty Fischer. Dr. Freud und Marty Fischer und quasi bei Dr. Freud der Flo und der Frodo und der Olli. Und wir sitzen hier alle und jeder hat aber seinen eigenen Space und wir sind einfach nur mit einem Flur connected. Wir nutzen dieselbe Küche, nutzen dieselben Toiletten und ab und zu unterstützt man sich halt mal, ab und zu trifft man sich mal, ab und zu, wenn man jemanden braucht, der die Kamera hält oder man sich mal Technik ausleihen kann oder so, hilft das. Und das ist halt super praktisch, wenn man zum Beispiel einen Podcast zusammen aufnimmt oder wenn wir Nerdscope zusammen gemacht haben, dass man halt im selben Büro ist. Die Spaceys machen das ganz häufig, dass sie mal rüberkommen und sagen, hey, wir brauchen noch einen Darsteller für das. Oder bei Dr. Freud ist es ja auch so, ich war jetzt die Tage drüben, habe gesagt, so, hey, braucht ihr noch jemanden für die News? Ich hätte voll Bock, was zur E3 zu sagen. Und dann geht das auch mal ganz schnell. Witzigerweise ist es deutlich seltener, dass sich das überschneidet. Aber beim UFO, glaube ich, ist es halt einfach das Ding gewesen, und hast du einen Dena oder Felix von der Laden, der mit seiner Racing-Karriere gerade sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, der auch, glaube ich, kaum noch da war. Ja, der hat ja auch dann noch andere Firmen und das einfach platztechnisch gar nicht mehr da untergebracht und so. Also es ist halt irgendwie dann auch da wieder auseinandergefallen. Jetzt ziehen halt Sturmwaffel und Revi da auch noch aus. Ja. Wer ist da noch überhaupt einer drin? Ich glaube, war da noch, ne? Ich glaube, Izzy und Paluten, ja. Naja. Paluten hat gerade einen Raum gestrichen, hatte ich in irgendeinem Vlog mal gesehen. Naja. Der war auch nie da, glaube ich. Der war noch nie da. Ja, ist irgendwie ganz spannend. Aber irgendwie fällt das so in vielen Fällen auseinander. In den USA funktioniert das dann öfters besser. Finde ich sehr spannend. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Thema. Wir beobachten das auf jeden Fall weiter, falls einer von euch irgendwie eine Idee hat, genau, was dahinter steckt. Genau, falls jemand weiß, das wäre eine Sache, die sich für uns sehr spannend gestaltet. Ist da eine Firma dahinter? Weiß jemand von euch irgendwie? Also vielleicht, ne, manchmal hast du es ja so, dass die User von uns oder die Zuhörer wissen, jemanden kennen, der jemanden gehört hat, der zufällig befreundet ist mit Dennis Bro. Oder dieser, wie hieß die, Jay? Keine Ahnung, Jay Vieira und Lou Monroe, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema und zwar alles ist Werbung. Ein Thema, was wir hier immer wieder haben und jetzt möglicherweise die Endzone erreicht haben. Wir haben die Endzone erreicht. Ich erzähle noch mal kurz über das Thema, wir haben das schon mal erwähnt und zwar Vreni Frost, das ist eine Bloggerin, Instagrammerin, die wurde abgemahnt vom Verband für sozialen Wettbewerb, ein Verband, der sich darauf spezialisiert hat, YouTuber, aber auch andere Unternehmen und so weiter abzumahnen nach dem deutschen Recht, dass eben Unternehmen wegen unlauterem Wettbewerb andere abmahnen dürfen. Das machen die in so einer Verbandsstruktur, wo auch undurchsichtig ist, wer da Teil von ist. Und dann können sie halt einfach sagen, so, ja, unsere Mitglieder, die sind da hart von mitgenommen. Und jetzt muss da jemand Strafe zahlen. Am Ende, wer natürlich profitiert, sind die Anwälte, die diese ganzen Abmahnungen schreiben. Und ja, die YouTuber, die damit zu Schaden kommen und die eventuell, dann, das ist auch ein bisschen wettbewerbsverzerrend, weil der Verband macht natürlich nicht sich selber ab, sondern nur andere Leute. Wir hatten das Thema hier in der Form schon mal, dass wir ja auch darüber gesprochen hatten, wie ist das bei Twitter? Kann es sein, dass halt Microsoft einfach ihre Sachen verschicken und dann die Leute das nicht als Werbung kennzeichnen? Hatten darüber bei TwinTV mit Christian Solmecke, dem Medienrechtsanwalt, auch schon gesprochen. Und die Frage kam letzte Woche auch schon nochmal auf, weil immer diese 1.000-Euro-Grenze genannt wurde. Bei Vreni Frost hat das dann aber so eine ganz andere Abstrusität erreicht. Und zwar hat dieser Verband sie abgemahnt, weil sie Marken getaggt hat. Marken überhaupt erwähnt hat. Genau, einfach freiwillig getaggt. Also sie hat ein Foto gepostet und in dem Foto ist Kleidung zu sehen zum Beispiel. Und dann hat sie halt gesagt, hey, das ist das Oberteil ist von H&M und die Hose ist von Zara und die Schuhe sind von keine Ahnung, was ein Schuhladen ist, Zalando oder sowas. Und daraufhin hat der Verband gesagt, das ist ja Werbung, weil du vertagst die ja und Leute klicken da drauf und sehen dann, oh, das ist ein Zalando-Shirt. Dadurch, dass der Hinweis kommt, dass es quasi von dieser Marke ist und dann sind die Leute verleitet, es halt da zu kaufen. Das Ding ist, und das ist ihr Argument und das verstehe ich auch voll und ganz, Das ist ein Service, weil die Leute abonnieren sie ja gerade bei so einem Blog und gerade bei Instagram, gerade bei Frauen und so weiter, ist ja viel im Beauty- und Fashion-Kontext und so weiter. Aber selbst, also was heißt nur Frauen, auch ApoRed macht das, dass er seine Sneakers und so weiter zeigt. Ja, auch und ich mache das, also ich empfehle ja auch Dinge, einfach weil ich sie toll finde. Also wenn du jetzt ein Screenshot aus einem Spiel posten würdest, dann würden dich Leute auch fragen, hey, warte mal, welches Spiel ist denn das? Ne? Also auch da dürftest du jetzt nicht hinschreiben, das ist der Titel bla bla bla von Ubisoft. Weil das dann Werbung ist, wenn du den Leuten erklärst, was du gerade fotografiert hast. Und das ist Bullshit, aber es hat tatsächlich jetzt ein Gericht in Berlin entschieden, dass der Verband für sozialen Wettbewerb Recht hat und dass die pure Nennung, Verlinkung einer Marke Werbung ist. Und das ist tatsächlich etwas, wo mit einem Ordnungsgeld belegt werden kann. Genau, und das ist etwas, wo die Landesmedienanstalten selber das zu extrem finden. Und dass wirklich jetzt ein Verband dafür gesorgt hat, dass das gesetzlich so entschieden wurde. Das heißt, es gibt da jetzt auch einen Präzedenzfall und so weiter. Und kann gut sein, dass die Landesmedienanstalten vielleicht jetzt ihr Kennzeichnungspaper nochmal updaten. Es ist wohl in dem Fall eine einstweilige Verfügung erstmal. Gegen sie wurde sie jetzt eine einstweilige Verfügung erlassen. Aber theoretisch, wenn der Verband jetzt einmal damit Recht bekommen hat, sie wird ja jetzt gegen in Berufung gehen, aber wenn der Verband jetzt einmal damit Recht bekommen hat, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das jetzt als Chance nutzen, mal schnell alle anderen Leute, die eine Marke schon mal getaggt haben, dafür abzumahnen, dass das ja angeblich Werbung ist. Es ist halt, wir sind damit an dem Punkt angekommen, also ich bin ja jemand, der dafür kämpft, dass Leute sagen, ey, wir hatten es letzte Woche mit, tut mir leid, dass ich den Namen wieder nenne, aber Lara Loft hatte ja sich dann darauf berufen, die 1.000-Euro-Grenze. Genau, nach diesem Ding hat sie recht, so 1.000 Euro ist die Grenze, die offiziell so in den Landesmedienanstalten Paper steht, aber sie hat natürlich Microsoft und Sea of Thieves in dem Post genannt, namentlich und vertaggt, nach diesem neue Rechtsprechung. Ist sie damit, ist das Werbung ist das, und sie ist wieder, Ordnungs, genau. ist für eine, kann mit einem Ordnungsgeld belastet werden. Und das ist halt die Sache, die sich jetzt zu einem Absurdum hin irgendwie aufbauschen kann. Denn ganz viele haben jetzt unter dem Ding, was ich schon auch geteilt und du auch geteilt hatte, jetzt auch gefragt, ja, wie sieht denn das jetzt aus? Bin ich als Privatperson denn jetzt künftig dazu glaube ich definitiv nein. Also ich kann mir nicht vorstellen, weil ich glaube, der Werbeeffekt ist ja erst dann da, wenn du eine gewisse Reichweite hast. Aber wie sieht diese Reichweite aus? Mir hatte Fabian Döhler neulich geschrieben und hatte gefragt, ja, muss ich da jetzt Werbung unterschreiben? Und mir war gar nicht klar, eine gewisse Reichweite. Er gilt für mich aber nicht als Influencer. Deswegen meinte ich so, da er sagte, ein Freund hat ihm was geschickt und er würde das gerne empfehlen. So, und für mich ist diese Kombination eine, wo ich tatsächlich auch rätseln musste, aber wo ich eher noch sage, nee, würde ich nicht schreiben. Aber wir kommen zu einem Punkt, wo der Sigismund zum Beispiel, dem hatte ich das vorhin geschrieben, und der meinte zu mir, ist es denn auch wir als Menschen? Das war der erste Gedanke, den ich hatte. Wenn ich ein Foto poste mit dir und dich vertagge, dann mache ich Werbung für die Marke Behind. Genau. Das ist eine Marke, mit der du Geld verdienst. Natürlich sind wir Marken. So, und noch weiter, wenn du mich vertaggst, mein YouTube-Kanal wird produziert von der Richtig Cool GmbH. Wenn du die Space Fox vertext, die haben die Space Fox GbR. Das ist eine richtige Firma. Ja. In dem Moment machst du wirklich für ein anderes Unternehmen Werbung. Ja. Und das ist Werbung. Das heißt, wenn du mit mir das nächste Mal ein Selfie machst, darfst du mich nicht vertaggen. Ja, aber das ist die Frage. Also, auch wenn du mich auf Twitter anschreibst, @robbubble, ist das dann schon, wenn ich meinem Internetprovider schreibe, so, hey, @Telekom hilft, @1&1, @Vodafone, was weiß ich, ist das dann plötzlich Werbung? Ich habe neulich, Germanwings geschrieben, weil man Flugverspätung hatte, auf Twitter, um von dem Customer Service schnell zur Hilfe zu kommen. Habe ich mit 40.000 Followern auf Twitter jetzt @Germanwings Werbung gemacht, weil ich die einmal geschrieben habe? Das ist halt so eine Sache, wo jetzt ganz, ganz dringend, ganz, ganz schnell Richtlinien kommen müssen, damit eben da nicht irgendjemand Kahlschlag betreiben möchte. Ja, und wo hört das auf? Ist das nur die Vertaggung, weil ich deren Marke nochmal explizit in dem Bild genannt hat? Oder wenn ein LeFloid, ein Stormtrooper oder ein Master Chief bei sich im Hintergrund stehen hat, da musst du nicht unbedingt den Namen nennen. Jeder weiß, dass das ein Stormtrooper ist. Ist das jetzt plötzlich? Da muss man ja dazu sagen, Flo wird, ich hatte die Geschichte mal erzählt. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was war, aber ich weiß, dass eine dieser Sachen ihm mal geschickt wurden, in der Absicht, dass er sich die hinten in die News reinstellt. Und er sagte dann, ich glaube, er hatte das abgelehnt, eben genau aus dem Grund, weil er sagte, dass er das nicht verantworten kann. Weil er stellt sich die Sachen ja in den Hintergrund, weil er ja, dann müsste halt jede Folge auch als Produktplatzierung im Grunde werden. Ja, dann schon. Aber hier in meinem Set im Hintergrund steht jetzt gerade ein Lego Millennium Falcon, da oben steht ein Soldier 76 Figur, da steht Geralt aus The Witcher, da oben noch mehr Star Wars Merchandise. Ist das dann Werbung? Ist das jetzt künftig Werbung, weil du kannst es halt eigentlich schon klar als das erkennen, oder muss es explizit textlich nochmal erwähnt werden, oder wo ist da die Grenze? Und das ist halt so ein Problem, alle Leute, die sich jetzt absichern wollen, es gibt nämlich eine einfache Lösung. Immer Werbung zu allem. Einfach alles als Werbung taggen. Genauso wie ein Stefan Raab früher Dauerfernsehsendung überall hingeschrieben hat, damit das Dauerwerbesendung nicht auffällt, ist die einzige Lösung, die Influencern jetzt bleibt, alles als Werbung zu taggen. Und das zerstört ja komplett der Grund, warum wir auch immer wieder darüber diskutieren, nämlich die Transparenz. Ich möchte wissen, wann ist Geld geflossen. Ich möchte nicht wissen, ob irgendjemand eine Marke verteckt hat und ob das dann Werbung ist. Ich möchte wissen, ist das deine Meinung oder hat dir jemand dafür 10.000 Euro gezahlt? Das ist der Grund, warum es gekennzeichnet werden soll. Und die Frage ist ja dann im Grunde so, wenn du sagst, alles ist Werbung, ist ja plötzlich nichts mehr Werbung. Genau. Weil du es eben dann auf einen Punkt getrieben hast, wo die Leute, glaube ich, auch dieses Wort dann einfach irgendwann überlesen werden und dann nicht mehr, ne, weil sie sich denken, okay, hier steht eh wieder Werbung, ich frage gar nicht mehr. Und dann ist ja wieder der Punkt erreicht, wo Leute dann einfach Schlupflöcher finden, um das so zu nutzen, dass dann eben dir untergejubelt wird, dass du gerade dafür bezahlt wurdest. Ist eine schwierige Sache. Ich finde den Gedanken interessant, dass, wenn jetzt zum Beispiel die Fußball-WM steht an, Ja, und alle rennen mit ihren völlig werbegeteckten Trikots auf den Platz und dann die Banderolen an den Seiten sind alle voll mit Werbung. Eigentlich ist das eine Dauerwerbesendung. Jede Fußballübertragung ist eine Dauerwerbesendung und die werden hauptsächlich in den Öffentlich-Rechtlichen übertragen. So, der ARD und ZDF übertragen im Grunde eine Dauerwerbesendung. Das ist ja eine Sache, die schon seit 1000 Jahren existiert. Das ist ja das Skurrile sozusagen. Also es gibt ja im Fernsehen, sind diese Richtlinien ja seit hunderten von Jahren fast, also natürlich nicht, aber sind natürlich aufs Härteste an die Grenze getrieben und die Fernsehsender wissen genau, was sie da tun. Und das ist alles genau abgesichert. Genau, dieser Internetmarkt ist halt so neu, dass halt plötzlich irgendein Richter sagt so, ja, der hat mit der Tagging-Funktion von Instagram einen Markennamen genannt. Dann ist es auf jeden Fall Werbung. Ja, ja. Weil er wahrscheinlich nicht mal verstanden hat, was das überhaupt ist. Ding. Ich hatte vorhin auf Twitter jemanden, der mir schrieb, das Problem ist der Richter, der das Urteil gesprochen hat, weil der hat sich ja auch nur an Gesetze gehalten. Das Problem ist, er hat sich an nichts gehalten. Weil es ja gar keine Rechtsprechung gibt in diesem Fall, weil die Sachen ja viel zu wirr sind. Und jetzt eben genau das passieren muss. Also ich glaube, wenn sie wirklich in Berufung geht, ich bin sehr gespannt, ob das jetzt dann irgendwie künftig widerrufen wird, denn wenn nicht, puh. Also dann haben wir zusätzlich zu Artikel 13, den wir letzte Woche besprochen haben, gleich noch das nächste Ding, was dann bleibt eigentlich nur noch eine Option für alle Leute, die in Deutschland Content machen, ist, geht ins Ausland. Genau. Einfach ins innereuropäische Ausland ziehen oder zumindest die Geschäftsadresse dahin verlegen. Ich würde sagen, wir ziehen dann einfach alle nach Liechtenstein. Ja. Geil. So, sparen wir gleichzeitig auch noch Steuern? Also es ist einfach ein guter Vorteil. Ja, ich glaube, der YouTube-Markt in Liechtenstein würde explodieren ich weiß nicht, gibt es einen Liechtensteiner YouTuber? Das wäre mal eine. Wenn nicht, soll er sich bitte bei uns melden. Und bitte uns melde dich. Gucken, ob er unsere Kanäle nicht einfach kaufen möchte. Wir überlegen ja, eine Tour zu machen. Vielleicht kommen wir auch einfach mal dann nach Liechtenstein. Ja. Ja, wir behalten das im Auge und kommen jetzt mal. Es ist einfach so dumm, es ist so skurril. Ist dumm, ja. Also weil wir setzen uns schon seit so langer Zeit für faire, transparente Kennzeichnung ein. Und jetzt kommen Leute und sagen, ja, wir wollen dieses Ding, das endlich gekennzeichnet wird, jetzt wieder so pervers in die andere Richtung drehen, dass quasi alles, was schon an Vorteilen und an Verbesserungen und so weiter von diesem System erreicht wurde, wieder komplett zunichte machen. Warum? Ja, aber ihr könnt jetzt auf jeden Fall, also es gibt ja die auf Twitter immer wieder mich anschreiben oder Robin oder uns beide, wenn sie jemanden sehen, der Werbung nicht taggt. Jetzt könnt ihr die auf jeden Fall mit diesem Urteil, könnt ihr denen dann selber schreiben, nee, 1000-Euro-Grenze könnt ihr euch sonst wohin stecken. Das wird jetzt einigen das Argumentieren, glaube ich, schwerer machen. Und ich glaube, es wird auch den Job von Maxi Gräf ein bisschen erschweren. Das Ding ist also, auf der einen Seite, ich bin ja tatsächlich ein Verfechter dieser 1000-Euro-Grenze, wenn es um die Kennzeichnung von Werbung geht. Was ich halt viel schöner fände, ist, wenn es eine 10.000-Euro-Grenze gibt. Nein. Wenn, diese Grenze ist Bullshit, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber das Problem ist, meiner Meinung nach, dass es keine Differenzierung gibt. Das ist das habe ich auch schon bei den Landesmedienanstalten zusammen mal mit Diana zu Löwen auch auf einem großen Panel angesprochen, wo die Antwort von den Landesmedienanstalten nur war, ja, habt ihr recht, aber unsere Aufgabe ist es halt, Sachen zu kennzeichnen, nicht wie sie gekennzeichnet werden, das ist nicht unser Job. Ich fände es einfach schön, wenn es differenzierter wäre. Weißt du, wenn du hast Hashtag PR-Sample, dann weißt du, okay, ich hab's geschickt bekommen. Wenn du machst Hashtag Gewinnspielbereitstellung, weißt du, okay, die haben das Gewinnspiel gesponsert. Wenn du machst Hashtag Werbung, okay, dann ist es Werbung. Hashtag Product Placement, das ist Product Placement. Hashtag Dauerwerbesendung, das ist Dauerwerbesendung. Dann hast du vielleicht jetzt noch Hashtag Taggungswerbung, keine Ahnung. Ja. Und dann, also, dass es irgendwie trennen kann. Ich glaube, es ist super schwer, das auseinander zu friemeln, weil man auf der einen Seite sagen kann, also für meinen Geschmack ist es immer Werbung, wenn du von einer Firma was geschickt bekommst und. Genau, aber wenn du das auch als Werbung kennzeichnest, dann ist es, also, dann macht das keinen Unterschied, ob irgendeine Marke dir ihr 10-Euro Ding zuschickt oder ob sie dir eine Million überweist. Ja, und ich finde, da muss ja es schon noch eine Grenze das geben, ja die der Zuschauer unterscheiden kann, hat er jetzt einen kleinen geldwerten Vorteil gehabt oder ist er jetzt dadurch Multimillionär geworden? Ja, so? Also das musst du schon unterscheiden können. Aber warum? Also ich meine, das ist dann wieder die Grenze, wo ich mich fragen muss, an welchem Punkt ist wichtig, wie viel er damit verdient hat. Denn wenn du, wie vorhin sagtest, du ja eigentlich nur wissen willst, ist die Meinung gekauft oder beziehungsweise ist sie monetär motiviert, dann ist es bei einem Euro so und dann ist es bei einer Million nein, so? Ist, ja und nein. Also ich glaube nicht, dass die Leute, die jetzt, weil wir immer wieder auf Microsoft hier rumhacken, wenn jemand einen... Ich habe den Namen gerade nicht genannt. Oder auf Lara hast du gerade nochmal genannt. Aber wenn mir jemand jetzt ein Spiel schickt und ich poste das, dann mache ich das, weil ich denke, hey, cool, ich find das Unternehmen cool, die haben mir was kostenlos geschickt, ich muss das mir nicht kaufen. Hey, vielleicht arbeiten die in Zukunft mit mir auch noch zusammen und geben mir noch mehr Geld. Da haben wir schon drüber geredet, aber es ist was anderes, als wenn das Unternehmen mir direkt Geld überweist und sagt so, hier hast du das Geld, sag bitte, dass das beste Spiel aller Zeiten ist. Klar. Und deswegen finde ich schon, dass es da irgendwie eine Unterscheidung geben muss. Ja, okay, dann versuchen wir das herauszufinden, wie wir das nennen. Weil das ist tatsächlich schwierig, ja. Es ist super schwierig, aber das, was die jetzt da gerade machen, ist auf jeden Fall nicht die richtige Lösung. Aber kommen wir, würde ich sagen, zu einem anderen Gerichtsfall. Ja. Nämlich KuchenTV, der zum, wie viel oft mal jetzt verklagt Ahnung, worden ist. Nicht. Also er hat mal so ein Video gemacht, meine Anzeigen, wo er alle Anzeigen aufgelistet hat. Ja. Das ist schon ein bisschen her. Aber das ist jetzt, glaube ich, die teuerste von allen. Ist bisher die teuerste und auch wieder, so wie ich das verstanden habe, zum zweiten Mal wegen Volksverhetzung. Was jetzt halt wirklich einfach so auf dem Papier erstmal richtig schlimm aussieht, weil Volksverhetzung ist halt jetzt so, finde ich, eine der so, es ist so ein ganz komischer, verruchtesten Sachen, während es, aber du es ist auch angeklagt so ein altertümlicher Begriff. Er sagt, naja. Also um es zu erklären, er ist auf 32.000 Euro verklagt worden für eine Sache, wo ich gar nicht so richtig durchgeblickt habe, die kannst du mir gleich vielleicht nochmal erklären. Aber für Volksverhetzung. Volksverhetzung klingt für mich so ein bisschen wie aus einer Zeit, wo. Ist es ja auch. Das ist ja auch aus einer Zeit, wo sozusagen, also das ist ja eine Sache, die nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen dann. Ja, die vorher aber, ne, die ja vorher auch, zu Zeiten nicht, der NSDAP ja auch genutzt wurde, um quasi die Gegner der Nazis quasi zu denunzieren. Das ist auf jeden Fall ein sehr altdeutscher Begriff. Das ist ein sehr altertümlicher Begriff. Aber der in dem Fall wirklich weird klingt. Also, ne, du bist ja kein Fan von KuchenTV, aber ich muss, also in dem Video, wie er es erklärt, es klingt wirklich nach einer also, Sache. Also, ich erkläre mal, was passiert ist. Er hat ein Video gemacht, wo er über den Fall von Emilia S. gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran vielleicht erinnert, das war eine Schülerin, die ihre Mitschüler angezeigt hat, weil die Nazi-Witze, Kommentare, solche Sachen. Also die haben, ihre Schüler waren volksverhetzend, ihre Mitschüler. Und sie hat diese Mitschüler angezeigt. Ja, wobei, ne, also die Frage, ich habe nicht mitbekommen, was für Witze gefallen sind, aber ein Witz über Nazis ist ja nicht Nein, also die Witze waren auf jeden Fall volksverhetzend, sonst gäbe es ja jetzt auch diese Anzeige nicht. Okay. Also das waren Sachen, die volksverhetzend waren. Er hat in einem Video diesen Witz zitiert und hat dann danach gesagt, ja, so schlecht war der ja gar nicht. Ja. Oder sowas in die Art, ne? Aber er ist, glaube ich, für den exakten Wortlaut, so schlecht ist der ja gar nicht. Genau. Ist ja quasi und das, jetzt das ist so, sagt er. Ne? Muss man mal dazu sagen, er hat danach, also es ist mal so eine Sache, also ich will ihm das jetzt nicht unterstellen, aber er ruft dann auch direkt danach auf, dass man ihm Spenden schickt, dass man sein Merchandise kauft und so weiter. Ja, das ist jetzt schon das zweite Mal in einem Monat, dass er Leuten dazu aufruft, ihm Geld zu schicken, weil davor war es, weil sein Kanal gelöscht wurde. Und so richtig gibt es jetzt da keine Beweise, dass das schon feststeht und dass das wirklich alles so ist und so weiter. Was ich meine, also wäre auch eine coole Möglichkeit, Geld aus den Leuten aus der Tasche zu ziehen, will ich mir jetzt nicht vorwerfen, aber ne? Und das, also mein Problem ist, ich finde, dass das, was er, also dass das nicht eine so hohe Strafe rechtfertigt. Er wurde gleichzeitig auch wegen Beleidigung angezeigt. Aber für dieses Ding kannst du doch nicht er kann doch nicht für Beleidigung angezeigt werden. Doch, das gibt er auch zu. Er hat dieses Mädchen, hat Emilia S., hat er in dem Video beleidigt. Ach so, er hat, glaube ich, irgendein Schimpfwort zu ihr. Genau. Gesagt, ne? Und ich denke mal. Er sagt dann, er hat das als Reminiszenz an Julians Block. Julians Block, wie auch immer. wenn du jemanden beschimpfst nach deutschem Recht, ist das Beleidigung. Ja. Finde ich auch ein seltsames Gesetz. Ne, also dass Beleidigung überhaupt strafbar ist in ist dem eine Sinne, sehr aber Sache, ja. Aber das Ding ist Volksverhetzung. Ich war neulich auf der TinCon und da waren so ein paar Jungs und haben sich mit mir und dem Veranstalter darüber gestritten, dass sie der Meinung sind, dass Holocaust-Leugnung legal sein sollte. Ist ja auch so eine Sache, die so ein bisschen in das Ding mit reinspielt, weil er sagt, also KuchenTV sagt, dass er der Meinung ist, dass sowas wie Volksverhetzung eigentlich gar nicht existieren dürfte, weil das ist ja eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und das ist halt der Punkt, wo ich mich ein bisschen, also wo ich anderer Meinung bin als er. Weil ich finde, das, wofür er jetzt angezeigt wurde, ist Quatsch. Dieses Gesetz Volksverhetzung sollte dazu da sein, Leute zu bestrafen, die das Volk verhetzen. So, hat er das jetzt, ja, aber, hat er das gemacht, also, indem er sagt, nur, der Witz ist nicht lustig? Aber auch nur in einem gewissen Umfang. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, man nimmt jemanden, der offensichtlich vielleicht auch einfach nur provozieren will und sagt so, hör, den Holocaust gab's ja gar nicht. Und dann wird der... Ne, das hatten wir bei Imp und Dorian neulich, genau dieses genau, Zitat das, auch wieder. Das, ne? Also finde ich wahnsinnig halt so affig. So, wenn du jemanden hast, der im großen Stil, im großen Umfang dafür sorgt, dass er, weil er auch eine Followerschaft hat. Aber das ist halt das super gefährlich und das ist das, worauf ich hinaus will. Wenn das also wenn du sagst sozusagen, du darfst den Holocaust leugnen, aber solange du sagst, es ist ein Gag, dann kann sofort jeder, der wirklich den Holocaust leugnet, einfach hingehen und sagen, ja, warte mal, das war nur ein super Brüller, den ich da rausgehauen habe, Insider-Witz, ich finde ihn mega lustig. Das macht und dann, ja, darf, das macht dann ist es plötzlich okay. Das macht Kuchen ja gerne mal, dass er sagt, genau. So, das war ja eigentlich nur schwarzer Humor. Das war schwarzer Humor, ist ein Witz, ich habe das nur gesagt als Anspielung auf Julians Blog und bla bla bla und lustig. Und das kann auch alles so sein. Und ich verstehe auch, dass er sagt, das ist sein Humor und er findet das lustig. Ich finde Emilia S. super. Das ist ein Mädchen, die gesagt hat, so, ich finde es nicht okay, dass in meiner Schule solche Sachen gesagt werden und solche Witze gemacht werden und nationalsozialistische Sachen und Holocaust und so weiter als Witz genutzt werden. Ich verstehe aber auch auf der anderen Seite das Argument, und das hatten wir auch bei Imp und Dorian, das ist ja Einschränkung der Meinungsfreiheit, und es war auch dieselbe Diskussion, die diese Jungs auf der TinCon angesprochen hatten, war, der Staat entscheidet, worüber ich mich lustig machen darf. Der Staat entscheidet, was ich sagen und behaupten und denken darf. Und wenn ich der Meinung wäre, dass sowas wie der Holocaust nicht existiert hat, dann müsste ich auch das Recht haben, das zu sagen. Und das ist halt meiner Meinung nach super gefährlich. Und es gibt ja einen sehr, sehr guten Grund, warum wir dieses Gesetz in Deutschland haben und in keinem anderen Land. Weil in der deutschen Geschichte das eben passiert ist. Aber diese deutsche Geschichte ist halt eben ein paar Jahre her. Ne? Also, Gott. Hast du jetzt nicht gerade wirklich gesagt? Doch. Das also ist das 1A-Argument der AfD. Wir dürfen über Nazis wieder nicht reden, weil es ist schon lange her. Darum geht's nicht. Ich sage nur, du kannst nicht, wie lange wollen wir denn jetzt uns hinstellen und wollen sagen so, naja, aber 1945 gab's ja diese eine Sache. Aber darum geht's doch gar nicht. Es geht doch nicht darum zu sagen, es gab mal diese eine Sache. Es geht darum zu sagen, du darfst nicht sagen, dass es sie nicht gab, weil sie eben so schrecklich ist. Ich bin kein Fan davon. Ich erkläre dir kurz, warum. Wenn die Schüler in der Klasse, ich weiß nicht, was sie gesagt haben, aber nehmen wir mal an, Emilia steht da, ich stehe hier drüben und mache jetzt als Witz, Leute, den Holocaust gab es gar nicht. Und dann stehen die Jungs, da stehen so ein paar Jungs untereinander und machen Witze mit, sodass sie sich, um sich gegenseitig zu belustigen. Dann ist es meiner Meinung nach völlig überzogen, wenn es die rechtliche Grundlage für ein Mädel, was am anderen Ende des Raumes steht, gibt, die dann sagt, die verklage ich, weil sie Witze machen, die mir nicht gefallen. Sie hat sie nicht verklagt. Und da muss ich sagen, ey, krass. Aber pass auf, es geht nicht darum, Witze zu machen, die einem nicht gefallen. Es geht darum, Witze zu machen über ein ganz, ganz, ganz spezifisches Thema, das jetzt immer und immer wieder weiter verwässert wird von neuen politischen Strömungen, die versuchen, das zu relativieren und zu behaupten, es wäre ein Schmutzfleck in der Geschichte von Deutschland, die nichts zu bedeuten hat. Das ist auf offener Bühne passiert. Dass wenn jemand, der eine Reichweite hat, ne, und wir haben ja gerade schon gesagt, so Reichweite ist halt so ein schwammiges Wort. Kuchen TV weil, ist jemand mit der Reichweite. Genau, das will ich gar nicht abstreiten. Aber im Grunde hast du ja schon ab, wann fängt diese Zahl an? Also ist sie bei 10, ist sie bei 1000? Wann beginnt Reichweite? Das ist eine Sache, die man definieren müsste. Aber ich finde es trotzdem völlig absurd, wenn ich nichts, also ich habe so einen Witz auch schon gemacht. Ich habe auch schon mal einen Holocaust-Witz gemacht, weil ich in dem Moment mit schwarzem Humor provozieren sollte. Ich bin großer Fan von schwarzem Humor. Den mache ich dann aber, was meinst du, was ich in meinem privaten Freundeskreis für Witze runterhaue zum Teil? Einfach weil ich weiß zum Beispiel, dass sich in meinem Freundeskreis gibt es eine Person, die sich wahnsinnig darüber aufregt, wenn ich dunkelhäutige Leute so benenne, wie man sie nicht benennen sollte. Einfach, und das mache ich nur, um sie zu ärgern. Das mache ich, weil ich ab und zu gerne provoziere. Das mache ich nicht, in diesem Podcast, das mache ich nicht vor YouTube, aber es darf auf gar keinen Fall möglich sein, dass man dafür abgemahnt, dass man dafür bestraft wird, dass man so einen Witz macht, weil das ist in einer privaten Ebene zwischen zwei Personen passiert. Also in dem Fall war es in der Schulklasse. Da ist natürlich das Setting natürlich auch nochmal ein größeres. Und in dem Fall, um es jetzt bei KuchenTV geht, war es vor 600.000 Abonnenten. Genau, ja. Aber ich meine, wenn das ist dann, ne, dann verleumdest du etwas, wie gesagt, auf einer ganz anderen Ebene. Also ich fände es jetzt auch komisch, wenn deine Freundin dich verklagt wegen Volksverhetzung, weil du in einem privaten Setting das gesagt hast. Ja, und gleichzeitig, ich bin der Meinung, Meinungsfreiheit ist was ganz Wichtiges. Und da, ich finde aber, das Argument gegen dieses Gesetz ist nicht die Einschränkung der Meinungsfreiheit, es ist der Schutz von Minderheiten und von unserer Geschichte, die halt immer in Vergessenheit gerät. Ich war einmal beim YouTube Space, die haben eine ganz tolle Aktion gemacht. Die hatten eine sehr bekannte Holocaust-Überlebende da und wir hatten die Chance, mit der zu reden, die uns ihre Geschichte erzählt und so weiter. Und das Tragische ist sozusagen, die ist ja inzwischen eine der letzten, ja, die noch leben, eine der letzten, die diese Geschichten noch uns als jungen Menschen erzählen kann. Meine Tochter wird niemanden mehr treffen können, der aus erster Sicht erklären kann, was beim Holocaust passiert ist. Und dass die letzten Worte, die uns diese Frau damals gesagt hat, war, bitte sorgt dafür, dass das nicht vergessen wird, dass das nicht verloren geht. Und aber das wird es ja nicht. Es wird dadurch so weich gespielt, es wird dadurch als Gag gemacht, es wird etwas, und das, deswegen, ich verstehe das mit der Meinungsfreiheit. Aber Gags darfst du über alles machen. Aber das Problem ist ja, ich bin voll bei dir. Gags darfst du über alles machen. Du darfst auch Witze über den Holocaust machen. Okay, muss nicht jeder lustig finden, nee, aber es soll dir keiner verbieten, dass du Witze darüber machst. Darum geht's ja auch nicht. Es geht darum, dass du nicht hingehst und sagst, ich leugne jetzt den Holocaust oder ich Volksverhetzung ist ja auch nicht nur das, was Julian Block gemacht hat mit den Lokführern, das war ja genau das Gleiche, war auch wieder Volksverhetzung. Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich auch rechtlich mit den Rahmenbedingungen von Volksverhetzung jetzt auch nicht 100% aus. Die Sache ist es, dass es halt immer in so einem politischen Umfeld genutzt wird. Und dann ist es für mich auch... Genau, aber wo ziehst du die Grenze? Das Problem ist, wenn jetzt jemand hingeht, der wirklich die Absicht hat, und davon gibt es ja auch immer mehr Leute in Deutschland und international, die hingehen wollen und die Gefahr des Rechtsextremismus, die Gefahr des Nationalsozialismus, die Gefahr, dass wir uns in irgendeiner Form in der Geschichte wiederholen, und Geschichte wiederholt sich irgendwie immer, dass wir das vorbeugen, indem wir eben eine Sache ganz klar unter Schutz stellen, indem wir halt sagen, diese Symbole, diese Wörter, diese Sachen, diese Handzeichen sind in Deutschland verboten. Und das finde ich ein wichtiges Zeichen. Ich finde das nicht alles gut. Also es gibt dieses ewige Dilemma mit den Videospielen. Es gab ja nie eine tatsächliche Rechtsprechung dabei, dass man zum Beispiel dafür, dass man keine Hakenkreuze in Videospielen das muss ich auch sagen. Heute bist du sehr aktiv. Da gab es ja nie eine richtige Rechtsprechung. Deswegen ist es ja theoretisch gar nicht verboten, Hakenkreuze in Videospielen zu benutzen. Es traut sich nur niemand, weil es mal einen Fall, glaube ich, gab, der dazu führte, dass irgendwie, also da hat sich dann niemand auf einen Rechtsstreit eingelassen, und dann wurde zum Beispiel ein Heft vom Markt genommen, und bei Videospielen hat man, glaube ich, lieber pro forma gesagt, wir lassen die Dinger raus. Und meiner Ansicht nach ist es absoluter Bullshit, bis zum heutigen Tage zu sagen, bei Filmen geht das, du darfst Nazi-Symboliken überall zeigen, wenn sie in einem informellen oder einem künstlerischen Zusammenhang sind, aber du darfst es bei Videospielen nicht. Da bin ich voll bei dir. Fragezeichen, Ausrufezeichen, und das ist dasselbe, wie die Diskussion aufkam bei Sieg Hein damals. Was meinst du, was da los war? Du hattest die eine Seite, die es gefeiert hat, die uns sogar mit einem Webvideopreis dafür ausgezeichnet hat, aber du hattest auch Artikel im Spiegel oder Artikel auf welchen seriösen Spielemagazinen, die gesagt haben, wie können sie nur? Wie können sie sich lustig machen über eine Zeit, über die man sich nicht lustig machen darf? Und wo ich immer wieder fragen muss, wieso ist es erlaubt bei Charlie Chaplin? Wieso ist es erlaubt bei Switch? Wieso, ne, also die Sache ist, warum sollte man auch darüber keine Witze machen dürfen? Ich glaube es nochmal ganz klar zu sagen. Ich finde es absolut wichtig, Witze machen zu dürfen. Also um den dieses typische Kristallding, so dieses, darf er das? Was ja inzwischen einfach nur ein mega lustiger ist. Alle hassen ihn jetzt dafür. Aber als dieses Video zuerst rauskam, das war ja so als er sein erstes Mal dieses Stand-up gemacht hat mit diesem darf er das, wurde er dafür gefeiert, weil er gesagt hat, so, ey krass, endlich sagt man jemand, dass das Humor auch irgendwie dafür da ist, Grenzen aufzusprengen, dass man auch mit Humor Leuten, die halt sonst ausgeschlossen werden sozusagen, weil keiner über sie Witze macht, auch irgendwie wieder inkludiert werden und dass auch Leute vielleicht selber über sich lachen können, finde ich absolut wichtig. Ich finde nur bei so einem heiklen Thema, deswegen, ich habe auch keine perfekte Antwort, aber ich finde es einfach sehr gefährlich, weil es eben derselbe Schlachtruf ist, den man ganz rechts hört. Von Leuten, die sagen, der Holocaust ist nur ein Schandfleck oder halt die tatsächlich einfach bewusst leugnen. Die Leute wird es immer geben. So, die Leute wird es immer geben. Und ich sage nicht, dass man deswegen Holocaust-Leugnung... Aber jemand wie KuchenTV spielt denen in die Hände. Und zwar 100%. Genauso wie Imp und Dorian, auch wenn sie die Ideologie nicht teilen, den rechten, extremen Leuten in die Hände spielen, indem sie dieselben Talking Points wiederholen vor großen Followerschaften, die dann, so wie ich das jetzt auf der TinCon erlebt habe, von irgendwelchen Kids geguckt werden, ja, ja, die auch nichts anderes können, außer dieselben Sachen dann nachzuplappern, die sie vorher bei KuchenTV und Imp und Dorian gehört haben. Das Ding ist ja, das habe ich ja schon mal gesagt, ich bin mir zu 100%ig sicher, ich glaube das ganz fest, der Tim Held heißt er ja, der ist ein sehr kluger. Der ist nur irgendwo an einem Punkt, an so einer Abbiegung, wo es nach links ging und es irgendwie eher einen Robin Blase hätte sein können oder nach rechts ging, wo er so ein richtiger Vollidiot hätte werden können, ist er in der Mitte einfach geradeaus durchgegangen. Und jetzt hat weil er hat ja so Ansätze, wo er in Videos immer wieder Sachen sagt, wo er so, ich habe es ja schon mal gesagt, jetzt hat er ein Video über auch Herrn Newstime gemacht. An solchen Videos ist dann auch nicht immer alles gut, weil manchmal nimmt er sich mit seinen eigenen Punkten auch so ein bisschen die Schlagkraft seiner Videos, aber manchmal greift er auch komplett ins Klo, wie bei diesem Video, weil ich glaube zu wissen, was in ihm dann vorgeht. Er will auf der einen Seite genauso argumentieren und sagen so, warum gibt es sowas, wieso darf die überhaupt in der Lage sein, ihre Mitschüler da anzuzeigen und will auch gleichzeitig auch noch mal mitprovozieren, was er ja super gerne macht, Provokation bis zum äußersten Rand. Er sagt ja auch, er ist ein Fan von Julians Blog und vergisst dabei, dass er das von einer Zielgruppe macht, die aus sehr jungen Leuten besteht und dass sie sehr, sehr groß ist und dass er dafür belangt werden kann. Ja, ja. Und dieser zusätzliche Gedankenschritt scheint bei ihm einfach nicht einzusetzen. Ich meine, manchmal... Normalerweise ist es ja so, und das ist halt das Problem bei sehr jungen YouTubern. Er ist ja nicht mal einer von den ganz Jungen, aber man hat das ja früher schon in Hollywood immer wieder gesehen. Die Kids-Stars sind ja immer wieder abgestürzt, weil das normalerweise immer so ist, diese Fehler, die du machst als Erwachsener, die auch ich gemacht habe, Witze, die ich nicht hätte machen dürfen, Alkoholprobleme, die ich nicht hätte haben sollen, das passiert bei mir im privaten Rahmen. Ich bin gefallen, ich bin wieder aufgestanden, ich habe dadurch gelernt. Diese Leute machen das vor der Live-Kamera, ja, zum Teil auf Twitch, machen das zum Teil, du kennst Twitcher, die sich beim Onanieren gefilmt haben, die beim Sex die Kamera angelassen haben, dummerweise und solche Sachen. Und diese Fehler passieren mittlerweile eben vor diesem großen offenen Tor, das du selber geöffnet hast, vor deiner eigenen Zielgruppe. Und das macht halt Dinge plötzlich zu Sachen, wo dann, es gäbe tausende Fälle, tausend ist vielleicht übertrieben, aber ich weiß in der Vergangenheit, wenn ich schon YouTuber gewesen wäre und auch Daily Vlogs gemacht hätte, ich wäre auch mehr als einmal auf der Anklagebank gesessen. Das ist das, was Will Smith mal über Jaden Smith, seinen Sohn, gesagt hat, der ist einfach so dumm. Ja. Also dieser Junge ist so dumm. Und Will Smith hat mal in einem Interview gesagt, das fand ich sehr, sehr charmant, als er meinte sozusagen, Leute, ich war, als ich in dem Alter war und mein erstes Fame hatte, war ich genauso dumm. Es gab nur damals halt kein Twitter. So, hatte einfach keine Möglichkeit, diese Dummheiten in die Welt hinaus zu pausieren. Ich glaube trotzdem, dass sein Sohn da vielleicht ein bisschen weniger Gehirnzellen Du reifst halt an den Dingen des Lebens. Und du reifst halt an den Schwierigkeiten, du reifst an deinen eigenen Unzulänglichkeiten. Und das machen solche Leute aber eben in so einem Umfeld. Und es wird dann ein Problem, wenn sie diese Fehler machen, die andere aber auch noch zusätzlich beeinflussen, wie in dem Fall mit solchen Holocaust-Sachen. Wie gesagt, ich bin da ganz bei dir und ich möchte das auch nicht kleinreden und auch nicht sagen, das sollte man künftig wieder dürfen, den Holocaust zu verleugnen. Ich sehe das ganz genauso. Ich finde nur irgendwo, wenn du schon sagst, so bei Werbung und so muss es Grenzen geben, finde ich auch da sollte es irgendwelche Grenzen geben. Ich kenne sie nicht gut genug, ich bin kein Rechtsspezialist und weiß deswegen nicht, wann es Volksverhetzung eigentlich wirklich Volksverhetzung und ab welchem Umfang, in welchem du das getan hast. Aber ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass wenn ich jetzt, wenn das Mikrofon aus ist und zu dir sage so, naja, also ich bin mir jetzt aber nicht so sicher, ob das alles damals so passiert ist, dass du dann hingehen könntest, sagen, also der David Hein, den werde ich jetzt aber erstmal anzeigen. Ja, aber das ist ja dann auch Aussage gegen Aussage. Also da kann, ohne Beweise ist da, glaube ich, auch wenig. Ja, aber wie wäre es, wenn jetzt hier noch einer säße? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gut. Also das Ding ist, ich glaube, diese gesamte Debatte, ob man Witze machen darf, ob man Sachen sagen darf, ob Sachen nur als Witz gemeint sind und so weiter, die relativiert etwas. Und das ist eine Sache, die kommt in seinem Video kein einziges Mal zur Sprache. Ne? Er sagt dann irgendwas von, ich habe ja auch mal ein Video über Rassismus gesagt und darüber redet dann keiner. Ja. Wo ich meine so, nee, du redest ganz, ganz oft. Du hast ein Video gemacht über Emilia S., du wiederholst das jetzt wieder in dem Video. Du redest nie darüber, sozusagen, dass diese Themen ja auch irgendwie heikle Themen sind und dass sie wichtige Themen sind und dass das eben auch manchmal eben sehr rechten Bewegungen in die Hände spielt. Nö, du sagst immer nur, ich mache das nur um zu provozieren, und es ist irgendwie nie dieser zweite Schritt dahinter zu. Das ist ja dasselbe, was ich bei Imp und Dorian kritisiert habe. Wenn Martin Sellner anfängt, dich zu retweeten und zu sagen, du bist richtig geil und die machen genau das, was wir eigentlich brauchen bei der identitären Bewegung, das ist der Punkt, wo du die Leine ziehst und sagst, warte mal. Was mache ich hier eigentlich? Ja, das ist halt das Problem. Ja, und wenn du zum zweiten Mal wegen Volksverhetzung verklagt wirst, ist auch vielleicht der Punkt, wo du mal Also es ist dieses typische, das finde ich ein sehr schönes Sprichwort, wenn du aus der Tür rausgehst morgens und du triffst ein Arschloch, hast du ein Arschloch getroffen. Wenn du aus der Tür rausgehst und triffst den ganzen Tag über Arschlöcher, dann bist du vielleicht das Arschloch. Wenn du zweimal wegen Volksverhetzung verklagt wirst, dann ist es vielleicht nicht der Rechtsstaat, der ein Problem hat, sondern du. Das können wir vielleicht am besten so stehen lassen. Ich würde mir tatsächlich von ihm mehr Reflexionen wünschen. Dazu ist er eigentlich fähig. Nur in solchen Momenten nutzt er das Video am Ende lieber, um zu sagen, hey, spendet mir bitte das Geld, damit ich mir die Anwaltskosten bezahlen kann, statt zu sagen, hey, ich versuche einen Gedankenprozess in Gang zu setzen, der vielleicht dazu führt, dass ich solche Videos künftig nicht mehr mache. Das würde ich mir von dem nämlich wünschen. Er macht jetzt ja einen neuen Kanal namens Tim Held. Und hatte da gefragt, was er für Videos machen soll. Und ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich ihm einfach mal tweete, mach doch gutes Zeug, weil dazu ist er in der Lage. Also ich glaube, wenn er kluge Aufklärungsvideos zu welchem Thema auch immer machen würde, dann kann das richtig gut werden. Ich glaube, der kann mehr, als er da tut. Aber er macht es irgendwie noch nicht. Ja. Und um auf das nächste Thema zu kommen, wir lassen das mal so stehen. Wir sind gespannt auf eure Meinung unter dem Hashtag Lästerschwestern. Ein anderer Ansatz zum Thema, darf man alles sagen, was man denkt? Nämlich, Millie Bobby Brown, bekannt als Eleven aus Stranger Things, hat ihren Twitter-Account gelöscht in der letzten Woche. Und die Woche davor hat Kelly Marie Tran, das ist die aus Star Wars, The Last Jedi. Wie hieß sie da? Rose, glaube ich, ne? Rose, genau. Ja. Also die Spoiler-Liebesinterest von Finn, die ihn am Ende da rettet und die generell sehr umstritten war. Muss man dazu sagen, ich habe sie als Charakter im Film gehasst. Ich finde auch, dass sie ein schwacher Charakter ist. Was für ein schlimmer Charakter. Also, muss man sagen, sie nicht, sondern der Charakter ist schwach. Ja, aber es ging mir bald mit mehreren so. Rian Johnson dachte ich auch so, was für eine schlechte Regie. Aber ich würde in dem Fall immer sagen, so, das ist so, auf einer professionellen Ebene bin ich enttäuscht, von ihr bin ich als Charakter enttäuscht. Aber dass sich Leute dazu oder genötigt fühlen, dann ein halbes Jahr lang, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Kylie Mary Tran wurde jetzt ein halbes Jahr lang auf Instagram, auf Twitter so beleidigt, so belagert von Leuten, die immer wieder geschrieben haben, du Schlampe, dein Charakter ätzend, du hast Star Wars kaputt gemacht, dass sie sich dazu genötigt gefühlt hat und keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, als ihre Social-Media-Accounts zu löschen. Ja. Und sie ist nicht der erste Fall, die das gemacht hat und die ist nicht die erste, die gesagt hat, ich werde jetzt hier so eine es gab die von Ghostbusters, ich weiß nicht mehr, wie die schwarze Darstellerin, man kennt sie aus Saturday Night Live auch, die hatte das gemacht, Daisy Ridley oder Riley, die Ridley, Ridley, die hatte auch bei Twitter oder Instagram irgendwie. Echt, hab ich schon mitbekommen. Ja, da gab es auch einen Shitstorm. Warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Und bei der Miley Bobby Brown. Wow, diese Namen, ey, können die nicht einfach Elfriede heißen, Mann? Ja, das sind alle drei Namen immer. Ja, ja. Und die hat jetzt, die ist Gegenstand von homophoben Memes geworden. Also irgendjemand hat sich überlegt, das finde ich so skurril, wir nehmen hier ein Bild von einem minderjährigen Kind und shoppen da so Snapchat-Überschriften und so weiter oder so Texte rein, die sie halt so aussehen, als wären sie von ihrem Snapchat-Account, weil es echte Snapchat-Bilder sind von ihr, die sie so aussehen lassen, als würde sie ultra-homophobe Dinge posten. Ja. Obwohl nichts davon stimmt. Also im Gegenteil, sie ist sogar, sie setzt sich extrem gegen sowas ein. Gegen Cybermobbing. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum sie als Ziel dafür ausgepickt wurde. Und das hat dazu geführt, dass halt ganz, ganz viele gedacht haben, plötzlich, warte mal, das ist echt. Und sie hat dann da ganz, also einen riesigen Shitstorm da irgendwie bekommen, auf beiden Seiten sozusagen, von Leuten, die es geglaubt haben, von Leuten, die es fabriziert haben, dass sie dann jetzt auch, ich meine, das ist ein kleines Kind. Die hat jetzt ihre Accounts auch gelöscht, weil sie damit nicht klargekommen ist. Oder weil ihr Management gesagt hat, warte mal, poste mal lieber nichts mehr, sonst nutzen die Leute das für mehr homophobe Fake-Sachen. Ich finde das so schlimm, also bei der Kelly aus Star Wars, ich finde das so krass, weil ich habe ja auch Schauspiel studiert und kenne auch viele Leute, die als Schauspieler arbeiten. Und das Ding ist, die kann nichts dafür, dass der Charakter scheiße ist. So, ich fand The Last Jedi ja sogar relativ gut. Du hattest es ja vorher in den alten Episoden. Hayden Christensen hat danach zwei Jobs noch bekommen, das ist es gewesen. Wie hieß denn der, ich glaube, Lloyd Paul oder Jake Lloyd. Der kleine Junge aus Episode 1, der Anakin Skywalker da gespielt hat, der ist überhaupt nicht klargekommen mit dem Backlash, das er einerseits bekommen hat, aber auch mit dem Ruhm und ist sofort nach diesem Film abgestürzt. Ich würde normalerweise sagen, es trifft nur die Frauen, aber so ist es jetzt nicht ganz. Aber in den letzten Jahren bekommst du das ganz krass mit, dass es dass ein Ding geworden ist, die Frauen auf Social Media in eine Art zu harassen, dass sie keinen anderen Weg mehr finden, als zu sagen, ich gehe. Ja, so. Und das ist, ich finde das richtig abstoßend, einfach weil sie so. Wenn du jemanden dafür ankacken kannst, dass dieser Charakter scheiße ist, dann den Drehbuchautor und den Regisseur und die Produktion. Weil das Ding ist, bei so einem Film wie Star Wars, da glaubt ihr doch nicht, dass da irgendein Schauspieler hingeht und sagt so, nee, Leute, wisst ihr was, ich spiele den Charakter jetzt so, wie ich will, fickt euch alle, ich mach das einfach. Da ist alles penibel durchkontrolliert. Wenn der ein Schauspieler mal improvisieren kann, dann hast du halt echt Glück gehabt. Und am Ende nehmen sie wahrscheinlich trotzdem den Take, den hier bei Lucasfilms vorher irgendjemand tausendmal abgesegnet hat. Ne? Also, die hat da keinen Einfluss drauf gehabt. Die hat jemand gecastet von 1000 Mädels, die sich da drauf beworben haben auf diese Position. Die wurde explizit ausgewählt von einem Castingdirektor und einem Regisseur und einem Produzenten. Da hatten an dem Drehbuchautor haben 1000 Leute rumgeschraubt. Also, am Ende des Tages kann der Schauspieler an der Rolle wahrscheinlich am wenigsten. Ich finde halt, es ist wirklich extrem geworden. Wir hatten ja damals, Max und ich hatten dieses Hate-Kultur im Netz-Video gemacht, für das wir auch für den Webvideopreis nominiert waren und hatten da. Das ging hervor, weil ich hatte das tatsächlich selbst geplant und hatte das dann mit Max zusammen gemacht, weil er eine ähnliche Sache gerade durch hatte. Und bei mir ist es passiert, weil ich in den Monaten davor vermehrt auf Twitter so ein Ding auch bekommen habe, wo ich gemerkt habe, du kannst nichts mehr schreiben, ohne einen Strom an Negativität zurückzubekommen. Ich habe das früher bei Facebook ja gehabt. Ich habe ja auch da meine Meinung schon geteilt. Schon auch, als ich noch nicht behind war, sondern nur David Hein, der Journalist war und den noch keiner kannte und dann einfach unter meinen Freunden meine Meinung geteilt habe. Und auch da war sie schon so, dass ich sehr laut meine Meinung zu positiven Dingen geteilt habe, aber auch natürlich zu negativen Dingen. Ich bin mittlerweile, sollte ja klar sein, dass ich sehr klar auch äußere, wenn ich was scheiße finde. Das passiert dann häufiger mal, dass es 2-3 Posts hintereinander sind, die sich um unterschiedliche Dinge drehen, die dann negativ sind und weswegen immer wieder die Sache kam, immer bist du negativ. Und das ist dann zu einem Punkt gekommen, dass ich dann gesagt habe, ich kann es nicht mehr sehen. Twitter ist so eine toxische Kackplattform, die auf der einen Seite für mich zum Beruf gehört, weil sie ein Reichweitentool ist. Auf der anderen Seite, jetzt zum Beispiel bei den Lester-Schwestern, ist es so, dass viele dieser News nur über Twitter ich mitbekomme. Mhm. Weil bei Facebook bin ich fast nicht mehr und da ist sowieso niemand mehr so richtig aktiv. Aber bei Twitter kriegst du das alles noch in die Timeline gespült. Und jetzt hatte ich vor ein paar Wochen gesagt, so ich merke, dass ich auf meinem Handy immer wieder auch immer nur da sitze und auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, weil ich auch ganz viel am Diskutieren bin, weil ich mich auf diese Diskussion dummerweise auch immer wieder einlasse. Ich hatte neulich es war zum European Song Contest, habe ich gepostet, ich kann es nicht mehr lesen. Ne? Ich war so genervt davon, diese ganzen Postings zum ESC, dass ich gesagt habe, so, ich empfolge jetzt jedem, der was zum ESC postet. Das war so eine Mischung aus bisschen Trotzigkeit, aber auch gar nicht großartig ernst gemeint. Ich bin längst nicht allen entfolgt und danach auch direkt wieder jedem gefolgt. Und dazu sahen sich dann plötzlich Leute so provoziert, unter anderem Seabass von Bullshit TV und der Dominik Porschen, dass sie dann richtig zurückgeschlagen haben und dann mir aber auch User geschrieben haben. Weil du ihnen folgst. Du hast dich so krass verändert, du bist so von oben herab. Und ich dachte nur, ey, Moment mal, Leute, ich habe jetzt hier gerade bin nicht in Nordkorea eingefallen, ich habe nur gepostet, dass ich selber mich dazu entscheide, Leuten zu entfolgen, die was über den ESC posten. Das kann man noch sagen, ist kritisch. Aber wo es für mich schwierig wird, ist, ich hatte jetzt gesagt, ich mache mal eine Pause. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, die App von meinem Handy zu löschen. Damit ich einfach nicht mehr regelmäßig raufgucke. Und dann auch, wenn ich zum Beispiel wie neulich, das war auf einem ESC, da war ich auf einer Party. So, und dann bin ich die ganze Zeit starr aufs Handy, weil ich die ganze Zeit dann mit Leuten schreibe, nein, so war es nicht gemeint, was willst du jetzt eigentlich hier von mir? Und das ist mir einfach über den Kopf gewachsen. Und jetzt habe ich so, dass ich nur noch hier im Büro, wenn ich hier bin, auf dem PC mich einlogge, um dann, weil ich ja Dinge auch mal wie den Podcast retweeten muss. Und dann habe ich die Tage den Fehler gemacht, zu posten, die E3, Zwischenstandsmeldung, das sind die Sachen, die haben mir gut gefallen. Und danach habe ich einen Tweet gemacht, sind die Sachen, die haben mir nicht gefallen. Und was passiert natürlich, es kommen Leute, die schreiben so, der mir auf den nicht so gut Tweet antwortete, ja, immer bist du so negativ, kannst du nicht auch was posten, wo du positive Sachen machst? Und ich antworte dann auch noch. Ich schreibe dann, habe ich doch gemacht, guck bitte einen Post vorher. Eigentlich müsste ich alle ignorieren. Und eigentlich habe ich auch gedacht, eigentlich müsste ich sie alle blocken. Ne? Und wir hatten dann so, ich hatte einen Typen, mit dem ich mich länger unterhalten habe, der erst anfing mir doof zu kommen, weil er sagte, ja, immer findest du alles negativ. Diesen einen Trailer fand ich viel besser. Da habe ich geantwortet, hab doch deine Meinung. Ich freue mich, dass es dir gefällt, aber bitte red mir doch nicht deine ein. Und dann kam er mir zurück mit, solche Argumente haben nur Hardcore-Feministen normalerweise. Du bist ja auch einer von denen. Ja, weil ich versucht habe, seine Meinung zu entwerten. Habe ich gesagt, nein, lies dir bitte noch mal vor durch, was du gemacht hast als erstes. Und dann hat er sich auch entschuldigt dafür. Aber diese Entschuldigung gingen 10 Tweets voraus, wo ich mich wieder viel zu sehr mit beschäftigt habe. Ja, ja, aber es geht mir auch so bei. Und wo ich gemerkt habe, diese Plattform ist einfach für mich, es ist einfach unerträglich. Und solche Leute schreiben dir dann auch immer wieder, wenn du keine Antworten willst, sei hier nicht. Und es ist offensichtlich die einzige Lösung, die man haben kann, wenn man nicht alle 2 Tage irgendwie ein Du Hurensohn bekommen will von Leuten. Jeder Affe kann dir ja bei Twitter schreiben. Das ist ja das Ding. Anders als bei Facebook, wo du mit den Leuten befreundet sein musst. Es sei denn, du hast so eine Fanpage, aber da liest ja keiner mehr mit. Und bei Instagram und bei Twitter kann dir jeder Affe das schreiben. Bei Instagram ist es halt noch so, in den Kommentaren, wenn sehr viele Kommentare sind, wie bei YouTube, liest es manchmal nicht. Ich habe bei YouTube zum Glück keine so toxische Community. Die Kommentare lese ich sehr gern. Bei Instagram habe ich auch richtig Glück, aber bei Twitter ist es halt wirklich zum Teil richtig ätzend. Ich glaube, der große Unterschied sind die Notifications, weil bei Instagram hat die jeder aus, bei YouTube hast du die auch aus, weil du würdest ja 4000 Notifications bei jedem Video kriegen. Bei Twitter kriegst du aber für jeden, der dich anschreibt, immer einen Menschen. Und wenn du in der App bist, hast du immer eine rote Notification dafür. Und deswegen ist man dann auch immer sehr verleitet, die zu lesen. Und ich kann dann super verstehen, ich will mich gar nicht vergleichen mit so jemandem wie Kylie Mary Tran oder so, oder jemanden wie die Miley, die über die wirkliche Memes gemacht werden. Aber schon auf dem Level, wo wir sind, wo die ja noch nicht mal eine große Zielgruppe haben, mit meinen 100.000 Followern, dass die die ständige Negativität sorgt dafür, dass ich beim Einloggen auf Twitter Angst davor hatte, zu lesen, was kommt jetzt. Hm. Und das ist eigentlich was, wo ich sagen muss, wenn du eine App öffnest und dabei richtig direkt Bauchschmerzen bekommst, dann läuft irgendwas schief. Ja. Und wie gesagt, ich kann mich nicht vergleichen, ich will gar nicht wissen, was bei solchen Leuten los ist. Und dieses Cyberbullying hat schon in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, kann Leute in den Selbstmord treiben. Und ich verstehe einfach immer noch nicht, wie Leute sich da so ein Ding draus machen können. Wir hatten es neulich ja mit Domian und Imp, wo du ja auch sagtest, ne? Das sind solche Leute. Ich habe schon wieder Domian gesagt. Ach, Domian, ich stelle mir immer vor, Domian. So der alte Domian, der sitzt und so, Leute. Drachenlord. Und ich kann nach wie vor nicht, wir hatten ja neulich über Imp und so gesprochen. Bei dieser neuen Doku von Funk, rate, wer auf Twitter wieder ordentlich mitgeschossen hat, der Imp. Wo ich dann dachte, Mann, hast du nicht neulich noch in einem Video gesagt, ich beteilige mich nicht mehr an solchen Sachen? Genauso der Dorian. Und ich denke, Dorian habe ich geblockt, von dem sehe ich nichts. Aber dass ich da wirklich sagen muss, ich verstehe es einfach nicht. Und ich kann, also spätestens jetzt kann ich da auch nicht mehr irgendwie diesen Punkt sehen, wo Leute, das bei denen irgendwie nochmal einen Denkprozess einsetzt. Richtig bitter. Ja, ich finde es einfach generell, was ist denn die Motivation dahinter? Also ich verstehe immer nicht, warum jemand sozusagen das Gefühl hat, also ich muss jetzt jemandem schreiben, wie scheiße ich ihn finde. Ja. So, wir machen das ja in diesem Podcast auch in einer gewissen Form, aber es ist immer sozusagen. Wie früher, wo die Leute geschrieben haben, D-Abo. Geh einfach, du musst es doch nicht noch reinschreiben. Genau, wir kritisieren ja hier Verhalten und Aktionen, Werbekampagnen, Dinge, die wir nicht gut finden, weil Leute damit was beeinflussen. Kinder meistens sozusagen, die Inhalte gucken. Es geht nie um die Person dahinter. Ja. Auch ein Kuchen-TV, ich kenne ihn nicht persönlich. Kann sein, dass er persönlich ein super toller Typ ist. Und wie du schon sagst, du hältst ihn für super intelligent. Ich würde mir einfach wünschen, dass er besseren. Er hat mich abonniert, er kann nur ein intelligenter Mensch sein. Dann muss er auf jeden Fall sehr smart sein. Ich würde mir nur wünschen, dass er besseren Content macht. Als Person, keine Ahnung, wie er drauf ist. Ja. Aber seine Inhalte sind eben Dinge, die ich gerne kritisiere. Wobei du ja schon immer meiner Ansicht nach, gerade auf YouTube, gerade bei solchen Leuten, die ihre Meinung sehr, sehr offen vor sich hertragen, kann man davon ausgehen, dass das eben der Charakter ist, den sie auch haben. Ne? Also so wie ich bei einem Leon Mascher, würde ich nicht sagen, der Typ ist privat bestimmt eine voll knorke Type, sondern jemand, der so viel von sich preisgibt und sich dabei so sehr als Arschloch erweist, wir hatten den Fall ja mit Mert Matan, mit diesem, oder auch dieser andere Mert. Wenn jemand solche Dinge in der Öffentlichkeit sagt, so wie diese homophobe Kackscheiße, dann kann ich nur sagen, da ist beruflich und privat einfach zu nah beieinander, als dass ich denen da absolut eine Absolution erteilen würde. Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass Leute liebevoller miteinander umgehen und vielleicht nicht direkt einfach jemandem schreiben, nur weil sie einen Film scheiße fanden, wie kacke und schlimm sie als Person ja sein soll. Also du schreibst eine Review, oh, deine Meinung ist kacke. So, und ich denke, wirklich denke, was zur Hölle, Alter? Was zur Hölle? Ich lasse doch den Leuten, und ich sage ja bei Filmkritiken zum Beispiel auch häufig, geht trotzdem rein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ich will niemandem sein Filmvergnügen kaputt machen. Ich sage nur, dass ich keins hatte oder dass ich eins hatte. Und es gibt ganz viele, die es mittlerweile begriffen haben, aber immer noch genug, die glauben, meine Mutter ist eine Hure, nur weil ich nicht denselben Filmgeschmack habe wie sie. Und das ist ganz schön bitter. Es ist echt krass. Also es ist wirklich, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Wir haben tatsächlich noch ein Thema diese Woche. Da kriegen wir jetzt bestimmt die Kommentare. Wir die E3 fanden. Da gibt es noch einen Skandal dazu. Da gab es ganz viele kleine Shitstürme. Da ist auch wieder so, witzigerweise, wie die Kommentarkultur so bei Twitter, wie wir sie gerade hatten, so ist auch bei den Leuten, die ganz viel Leidenschaft für etwas haben, schlägt diese Leidenschaft immer, also ich kann es auch da nicht nachvollziehen, das sagt wie man die jetzt so auch schlimm in Hass umschlagen. Bei Star Wars ist das, glaube ich, auch genau das. Genau, das sind einfach Hardcore-Fans, die seit Jahrtausenden auf diesen neuen Film warten und dann enttäuscht er sie und dann müssen sie das irgendwie in einer richtig wütenden Art und Weise äußern. Und bei Videospielen ist das ganz, ganz viel auch so. Da gibt es ganz viel, viel Hate. Ich fand es ganz toll, wie Bethesda das auf der E3 gelöst hat mit Skyrim, mit ihrem Alexa-Spot. Ich fand das super lustig, also mit diesen hässigen Kommentaren und Memes einfach lustig umzugehen und das halt sozusagen selber zu verwerten, ist eine schöne Art und Weise. Aber es gab auch wieder richtig viel Krach, unter anderem zu Beyond Good and Evil 2, ja, wo angekündigt wurde, dass die zusammen mit Hit Record, das ist eine Firma von Joseph Gordon-Levitt, die kenne ich schon länger, weil die auch schon für YouTube so ein paar Sachen gemacht haben. Und zwar so richtig geiles Zeug. Die cooles hat mal eine, Zeug, die ja, hat mal eine Show auf YouTube, die im Grunde nur daraus bestand, dass Leute Dinge eingereicht haben. Die ja, haben ein Thema vorgegeben. Ich glaube, die erste Folge hieß One. Und zum Thema One, also eins, ja, gab es, haben sie dann gesagt, Leute, macht mal was. Und die Leute haben dann was gemacht und das wurde dann in dieser Show präsentiert. Und es ist im Grunde die ultimative Community-Show gewesen. Ja. Die aber, ne, normalerweise wirkt das immer dann so, so zusammengewürfelter Bullshit. So auf YouTube hast du das ja ganz häufig, dass das dann auch sehr unfokussiert ist. Also, dass dann Leute irgendwie einfach nur Bilder an die Kamera halten. Wir haben es bei Giga genau so früher zum Beispiel gemacht. Wir hatten ja, eine Community-Show auf Anraten von Mediakraft tatsächlich und haben dann halt 20 Minuten lang einfach die Güsse der Community gezeigt. Und das ist oftmals nicht cool. Hit Record hat das aber hinbekommen auf eine Art und Weise, dass es einfach toll war zuzuschauen, weil es auch da noch super kreativ war. Und wo auch damals schon, glaube ich, so ein bisschen die Mentalität mit dabei war, wir versuchen, dass die Leute für ihre Arbeit auch in irgendeiner Form entlohnt werden. Oder irgendwas, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wurden die entlohnt? Also ich glaube, damals gab es schon irgend so ein Modell, das irgendwie, also zumindest die Leute dann auch gefördert werden oder okay, sowas. Aber jetzt bei diesem Beyond Good and Evil Konzept ist es so, dass User auch wieder Sachen einschicken können. Das, um das kurz zu erklären, denjenigen, die mit Games nichts zu tun haben. Beyond Good and Evil ist ein Spiel, das eine große, offene Spielwelt haben soll, wo du mit einem Raumschiff über auch verschiedene Planeten besuchst. Und offensichtlich, weil ihnen diese Spielwelt zu über den Kopf zu wachsen droht, sagen sie, komm, wir möchten gerne von den Usern Musik, möchten Grafiken, möchten Designs für irgendwelche Monster oder Waffen haben, weil sie einfach nicht die Manpower ja, haben. Also das ist so ein bisschen wie die Modding-Community ist bei vielen Spielen, so genau, halt vorher schon. Das ist eigentlich kein schlechter Ansatz. Nee, und die Leute werden dafür bezahlt, das kommt halt noch dazu. Genau. Die kriegen sogar Geld dafür. Ob das jetzt eine faire Bezahlung ist, keine Ahnung, aber sie werden auf jeden Fall, sie machen es nicht umsonst. Ich glaube, kritisiert wird in dem Fall, dass das allgemeine Budget für Hit Record liegt wohl bei 50.000 US-Dollar. Das heißt, all die oh, lol, Einsetzungen, was? Ich hatte gestern irgendwie eine Zahl herumschwirren sehen, und all die Einsendungen, okay, die kommen, werden wohl aus diesem 50.000-Dollar-Pool beglichen. Und das würde bedeuten, dass sie entweder einen Deckel irgendwann machen auf diese ganzen Einsendungen, dass sie also sagen, okay, jetzt haben wir alle fair bezahlt und jetzt nehmen wir keine mehr entgegen, oder dass die Bezahlung entweder immer schlechter wird oder generell sehr schlecht ist. Oder vielleicht werden auch alle nur ganz am Ende bezahlt. Aber also das finde ich tatsächlich ein bisschen wenig, das wusste ich nicht. Aber ich finde generell den Ansatz zu sagen, wer Lust hat, sich in dem Spiel zu beteiligen, wer Lust hat, da was zu erschaffen, der kann das machen, der kann, hat auch eine Chance, dass am Ende bezahlt wird, weil es zwingt dich ja niemand dazu. Ich meine, Crowdfunding ist ja zum Beispiel eine Sache, die sogar noch andersrum funktioniert. Damit du in ne, sowas wie Thimbleweed Park zum Beispiel, war mhm, letztes Jahr ein Spiel von den Machern von Maniac Mansion. Und da hast du dann halt, wie bei Kickstarter Geld, alle die einen gewissen Betrag beigesteuert haben, du konntest im Spiel in einen Raum gehen, wo du dann Bücher gelesen hast. Und in diesen Büchern standen Texte, die von diesen Usern verfasst cool, okay, wurden. Und du konntest in einem Telefonbuch Telefonnummern eingeben. Und die Namen in diesem Telefonbuch waren all diejenigen, die einen bestimmten Betrag bezahlt haben. Und das ist im Grunde die Aussicht darauf, in diesem Spiel zu sein, aber auch die Aussicht darauf, dass es dieses Spiel überhaupt gibt, sorgt bei vielen dafür, dass sie sagen, okay, da zücke ich jetzt mein Portemonnaie. Deswegen finde ich es skurril, dass die Leute sagen, hier in dem Fall Shitstorm. Also ich kann ihn nicht ganz nachvollziehen. Aber was genau ist denn der Shitstorm? Dass der Shitstorm die Leute ist, ausbeuten? Die Shitstorm ist, dass die Leute, ja, andere, es gibt auch andere Spieleentwickler, die sagen, dass sie das uncool finden, dass halt jemand, der einen Funding von Ubisoft hat, dann noch Leute dazu nutzt, um sich deren Arbeiten zu holen. Und vor allen Dingen ist es Arbeit, die nicht garantiert bezahlt wird. Das ist, glaube ich, eher der Punkt, Problem. Genau, ja. Sprich, du sendest was ein und wenn deine Arbeit gut genug ist oder wenn deine Arbeit passend zu dem restlichen Konzept ist, dann wirst du dafür bezahlt, wenn es benutzt wird. Ist es nicht gut genug, dann wird es eben nicht bezahlt. Aber das ist ein Modell, was es gang und gäbe ist. Es gibt doch diese Seite, wo ihr euch euer Das Nerdscope-Logo haben wir designen lassen damals über 99 Designs. Das ist so eine Plattform, die genauso funktioniert. Also Designer haben die Möglichkeit, Ideen einzuschicken. Dann kannst du denen Feedback geben. Und dann können sie, wenn sie Lust haben, dieses Feedback umsetzen oder nicht. Wenn sie dann am Ende quasi ausgewählt werden, dann werden sie auch bezahlt. Ja. Also du kannst es auch einstellen, ob du garantierst, dass die Bezahlung ausgeschüttet wird oder ob du am Ende sozusagen entscheidest, nö, mir hat kein Logo gefallen, meine ich. Wir haben das auf jeden Fall garantiert von Anfang an, haben gesagt, so, wir werden auf jeden Fall, einer wird auf jeden Fall bezahlt. Am Ende haben wir sogar drei bezahlt, weil wir drei Logos so gut fanden. Und da gibt es ganz viele Designer und die sitzen natürlich meistens nicht in Deutschland, sondern meistens in irgendwo im Ausland, wo auch die Arbeitskräfte um einiges billiger sind und wo so, ich glaube, das Logo hat am Ende 700 Euro gekostet oder sowas oder 800, was halt wahrscheinlich dann echt viel Geld ist für die Arbeitszeit, die da reingesteckt wurde, für die Person, die es bekommen hat. Aber ja, es haben, glaube ich, insgesamt 60, 70 Leute Designs eingereicht und von denen haben am Ende nur drei Geld bekommen. Aber was man dazu sagen muss, die Designs eingereicht haben, das sind ganz oft so Stock-Designs, die rumliegen haben, von irgendwelchen anderen Projekten, wo sie halt sagen so, hey, hier ist mein Logo mit einer Eule drin, klatsch, schreib mal runter, Nerdscope. Und dann haben wir gesagt, so, warte mal, wir wollen keine Eule. Und er gesagt so, ja, okay, dann nicht. Also da gibt's ganz viele so fertige Logos, die halt dann mal wieder ausprobieren. Ich finde dieses Prinzip auch durchaus fair. Ne? Also ich meine, du hast in der freien Marktwirtschaft, hast du ja normalerweise das Problem, dass du entweder keinen Job bekommst oder auch, dass du da in einem Bewerbungsprozess landest. Und das hier ist halt ein Bewerbungsprozess, wo du noch am ehesten zwar keine Stelle bekommst, aber dass du einen kleinen Job zumindest bekommst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du für das Geld, wenn du das dann regelmäßig machst und nicht eben nur Stockarbeiten ablieferst, dass es was Gutes ist. Ich glaube jetzt in dem Fall, ich habe tatsächlich zwei Leuten, der Freundin von Frodo, die sich auf Spielesounds und Spielmusik kümmert, habe ich das empfohlen. Und ich habe es vergessen, der Chris Köpke, der die Spielmusik zu Crossing Souls macht, dem wollte ich das noch schreiben. Weil ich glaube, sowas kann ja auch ein Einstieg sein in so ein Ding. Und ich glaube, es ist auch keine schlechte Sache zu sagen, hey, in den Credits sich wiederzufinden als Contributor für Beyond Good and Evil. Und es zwingt dich ja niemand dazu, genauso wie bei 99 Designs. Wenn du als Designer sagst, nee, warte mal, ich möchte lieber Auftragsarbeiten für Kunden machen, wo ich bezahlt werde, egal ob denen am Ende das Logo gefällt oder nicht, ist ja völlig fair, dann gehst du nicht auf die Website. Es gab ja mal in YouTube-Deutschland einen ähnlichen Fall, wenn wir wieder mal auf unser Lieblingsthema zurückkamen, der sah wieder ganz anders aus. Denn du da war es damals so, dass German Let's Play jemand kennst. Und nicht nur der, das gibt ganz oft Leute, die sagen so, ey, schick mir mal einen Kanalbanner, schick mir mal ein Intro, design mir mal irgendein Thumbnail oder was weiß ich. Das ist ganz gang und gäbe, so sehr sogar, dass immer dann, wenn ich irgendwie was gesagt habe, ich hatte das mehrfach schon auch geschrieben, so, oh scheiße, ich krieg das und das nicht hin, dass Leute zu mir sagten, ja, frag doch einfach deine Community. Bei Lästerschwestern, wir haben das neulich mal erwähnt, dass wir unser Icon überarbeiten wollen. Stimmt. Und irgendjemand hat uns jemand was proaktiv geschickt. Ein Logo geschickt und meinte so, hier, nehmt das, ich bin irgendwie, ich designe Mediendesign, studiere ich. Haben wir den geantwortet? Ich glaube nicht, das tun wir jetzt hier in dieser Folge, scheiße. in diesem Podcast. Ja, das Ding ist, weil es halt so schwierig ist, weil ich möchte das gar nicht annehmen, weil ich sage so, ey, du arbeitest jetzt hier nicht kostenlos. Ich habe das auch immer gesagt, ich möchte nicht Arbeiten entgegennehmen, die ich nicht bezahlen kann, beziehungsweise ich möchte gar nicht an diesen Punkt kommen, wo ich hatte zum Beispiel den Fall einmal, dass ich einen Thumbnail-Design bekommen habe für mein letztes Spiele-zu-Filmen-Video und dem Typen, der mir das gemacht hatte, dem hatte ich dann geschrieben, ey, du, kann ich irgendwas für dich tun? Kann ich dich verlinken? Und er sagte, nein, er freut sich einfach, wenn er das machen konnte. Und das fand ich wahnsinnig cool. Aber ich schäme mich dafür gerade. Also ich bin ja jemand, der selbst bei, wenn ich manchmal sehe, was so einige Twitch-Streamer für Gelder entgegennehmen, ohne rot anzulaufen, wo denke ich mal, was ist bei denen anders als bei mir? Aber bei German Let's Play war es ja zum Beispiel so, der hatte getwittert, hey Leute, macht mir mal ein Kanaldesign. Und da meinten sie, Leute, ja, das kostet dann so und so viel Euro. Das ist eine Auftragsarbeit, die normalerweise ein ganz normales Tagesgehalt. Und dann schrieb er zurück, es gibt ja dafür Fame, weil er würde dann die Person erwähnen. Und das ist halt so für ganz viele, das ist ja generell so dieser Influencer-Gedanke. Hey, lad mich mal kostenlos in dein Hotel ein. Ich schreibe dann auch, ich bin hier gerade bei so und so viel, bei Ascot Hotels, was für eins geiles Live. Und schon ist das quasi aufgewogen. Das habe ich als im Schauspielbusiness, da ist immer dieser gängige Witz, da sagen auch immer die Produzenten und so weiter, ja, mach das doch für Exposure. Ja. Also du kriegst ja da einen Credit auf IMDb und man sieht dich vielleicht auf einem Festival und dann kommt Steven Spielberg und gibt dir wirklich Geld. Und dann da gab es dann immer wieder so Sachen, die rumgeschickt werden. Gibt es auch in Deutschland ganz viel so bei Künstlern solche fast schon kettenbriefmäßige Sachen, wo halt dann jemand so ein Gag schreibt, so, ich habe jetzt heute mal meinen Vermieter gefragt, ob ich ihn auch in Exposure bezahlen darf. Ich werde auch über den Namen meines Vermieters unten immer verlinken, damit er vielleicht kriegt, darf ich dann kostenlos hier wohnen. Ja, ich hab letztes Jahr mit einem jungen Regisseur, vorletztes Jahr mit einem jungen Regisseur hier in Berlin zusammengearbeitet, weil wir tatsächlich zusammen einen Film auf die Beine stellen wollten. Es war seine Idee, sein Drehbuch. Ich hatte dann hatte Ideen, wie ich mich dazu als Produzent irgendwie einbinden kann. Wir wollten da einen YouTube-Vlog zu machen, ich habe das Drehbuch mit ihm überarbeitet und als es dann zu dem Punkt kam, es zu finanzieren, wurde es dann kritisch, weil es gibt da ganz viele Faktoren, die in Deutschland im Grunde dazu führen, dass du es ohne eine Filmförderung gar nicht hinbekommst. Und Filmförderung wird hauptsächlich und üblicherweise für Filme in Auftrag gegeben, die hinterher dann auch nochmal im Fernsehen wiederverwertet werden. Deswegen findest du da ganz viele Dramen, wenn du nicht gerade Matthias Schweighöfer oder Till Schweiger bist, die dann hinterher bei Arte auch nochmal laufen können. Für Filmförderung musst du auch immer noch einen Teil selber finanzieren oder andere Finanzierungsmöglichkeiten. Und er erzählte mir, dass es in der Indie-Szene beim Filmen ganz häufig der Fall ist, dass solche Produktionen entstehen auf, ja nicht mal Pump, will ich gar nicht sagen, sondern dass es dann vorher gesagt wird, passt auf Leute, wir können euch nichts bezahlen. Aber wenn das Ding irgendwann mal Geld abwerfen sollte. Ja, auf Rückstellung heißt das. Auf Rückstellung ist das Wort gewesen, genau. Und da ganz viele Produktionen, wenn nicht sogar ein Großteil in Berlin und Umland und wahrscheinlich sogar Deutschland insgesamt, passiert auf Rückstellung. Ja. Und wenn es dann mal irgendwann Geld gibt, auch das ist so eine Sache, ich glaube, das wird auch ganz häufig ausgenutzt. Klar, weil der Film macht dann nie Geld, weil dann die Tochterfirma irgendwas in Rechnung gestellt hat, was plötzlich genauso viel kostet, wie der Gewinn hoch war. Ist ja dieses typische Hollywood-Accounting. Ich glaube, man kann auch gut, wenn ich jetzt ein Designer wäre, würde ich auch sagen, sowas wie 99 Designs ist ja wahrscheinlich scheiße, weil ich möchte ja, dass alle immer fair bezahlt werden und sowas macht dann meine Marktpreise kaputt, weil jemand eben nicht zu mir als Designer kommt. Das Ding ist nur, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass man so die besten Designs bekommt, weil man halt plötzlich 90 Leute crowdsourcen kann. Und man muss auch ganz offen sagen, so, ne, also als Designer, dass du nicht so viele Jobs findest, gerade auch feste Jobs, ist irgendwo nachvollziehbar. Denn wie oft brauchst du einen Design? Ja. Einmal, zweimal vielleicht, dreimal höchstens. Und wenn du nicht gerade bei einer Firma bist, wo Designs halt rausgepumpt werden, ist es halt leider so, dass es so eine Berufung ist, die du auf freier Basis halt nur machen kannst. Und da ich will mir gar nicht anmaßen zu urteilen. So, ich habe nämlich viel zu wenig Einblick. Ist so als Außenstehender ist das, was ich jetzt für mich konkludieren würde. Falls ihr Designer seid und da eine andere Meinung habt, schreibt ihr uns gerne entweder bei Twitter oder bei für Soundcloud kriegen wir sehr wenig Kommentare. Ich glaube, ganz wenig Leute wollen sich irgendwie anmelden. Viele sagen uns, wir sollen doch bitte ein YouTube-Video machen, um da die Kommentare darunter zu sammeln. Wir müssen uns mal über andere Optionen überlegen, wie wir können einen Subreddit erstellen. Ein Subreddit? Ja, können den Lester-Schwestern Subreddit erstellen und dann können die Leute da auf Reddit diskutieren. Sind so viele Leute auf Reddit? Weiß ich nicht. Schreibt ihr uns mal in unserem neuen Subreddit, ob ihr auf Reddit seid oder nicht. Machen wir einen. Aber ich bin ein großer Fan von Reddit-Diskussionen, weil da können Leute auch Sachen einreichen. Da kann also auch jemand sozusagen ein Thema einreichen und dann können Leute darauf kommentieren. Also die Rocket Beans haben zum Beispiel, glaube ich, ein Subreddit. Und ganz, ganz viele amerikanische YouTuber nutzen das. In Deutschland eigentlich viel zu wenig, ich weiß nicht. Aber ich bin ein großer Fan auch generell von Reddit. Also, das ist vielleicht einfach auch in Deutschland nicht so weit verbreitet. Ja, das ist eine ganz tolle Website. Ganz kurz nochmal über die E3 so ein bisschen sprechen. Oder? Wir sind jetzt bei anderthalb Stunden. Das wird auf jeden Fall die längste Folge, die wir je gemacht haben. Wir saßen vorgestern noch hier und dachten so, shit, wir haben keine Themen außerhalb der E3. Und jetzt sind wir bei anderthalb Stunden und haben die E3 noch nicht mal angerissen. Dann lassen wir es vielleicht sein. Also wer Davids Lieblingsspiele sehen will, der hat es auf Twitter gepostet. Nee, also es waren ja jetzt noch ein paar Sachen dabei, aber vielleicht ist das Thema auch einfach drüber. Es gab so ein paar Themen, wie zum Beispiel, dass jetzt Cyberpunk einen kleinen Shitstorm bekommen hat, weil es in der Ego-Perspektive ist und nicht wie bei Witcher. Das ist das eigentlich, was ich meinte. Was ich auch so gut finde, es ist ein anderes Spiel. Ja. Der Entwickler Er ist bekannt für drei Spiele und das heißt jetzt, dass er. Und das Einzige, was die Leute wahrscheinlich je gespielt haben, ist der Witcher 3. Und ihr habt ein Spiel von dem Entwickler gespielt, jetzt macht er was anderes und ihr sagt sofort, ja, das geht überhaupt nicht. Es ist halt so witzig, dass Leute wie Ubisoft oder die Macher von Assassin's Creed dafür angepinkelt werden, auch die von Call of Duty immer dasselbe zu machen. Und dann will man aktiv bei diesem Publisher, der dafür bekannt ist, halt so auch sein eigenes Ding zu fahren, ihn dazu nötigen, dann doch wieder nur dasselbe zu machen. Ist bei Fallout 76 jetzt ähnlich sozusagen. Das ist ja kein fester Teil der Fallout-Reihe. Es ist jetzt nicht Fallout 5. Das ist einfach ein Spin-off, was jetzt so zwischendrin mal kommt. Ist ein Bonus-Fallout sozusagen. Man kann es spielen, man muss es nicht spielen, aber in Fallout 5 wird trotzdem kommen, dass wieder eine Singleplayer-Erfahrung ist. Ja. Und alle rasten aus, weil es ein Online-Spiel ist. Haben es aber noch gar nicht gesehen. Wenn es euch nicht gefällt, okay, dann müsst ihr es eher nicht kaufen. Aber es ist halt trotzdem vielleicht ganz lustig. So, mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir brauchen einen Games-Podcast auch noch. Wir brauchen noch einen Games-Podcast. Die Gamer-Schwestern oder Gamer, so. Oder Lester Gamer. Lester Gamer. Was auch immer. Können wir ja mal überlegen, was wir da machen. Wir müssten eigentlich mal über dieses. Wir hatten jetzt die Tage schon, kamen wir beide rein und haben gesagt, ey, wo reden wir jetzt eigentlich über Games? Jetzt auch, wenn die Gamescom kommt. Wir wissen gar nicht, ob wir hinfahren, weil wir ja gar kein Gaming-Projekt gerade haben. Ja. Wenn irgendjemand uns ein Gaming-Projekt sponsern will, ruft uns an. Ja, bitte. Wir brauchen den Zug. 090 Lester-Schwestern. Ja. Wir sagen dann erstmal Tschüss, bis zur nächsten Woche. Drücken allen die Daumen, dass ihr nicht verklagt werdet, weil ihr euren Hund nicht als Werbung gekennzeichnet habt. Und vielleicht sehen wir uns dann nächste Woche, wenn wir nicht alle schon vom Abgrund heruntergerollt sind. Dieser Podcast war übrigens Werbung für alle Marken, die wir genannt haben. Ja, genau.